Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass die Redner da sind. Zu unserer Podiumsdiskussion zum 100. Jubiläum der Russischen Revolution, wozu wir eingeladen haben. Wir, das ist die Platypus Affiliated Society. Wir veranstalten unter anderem Podiumsdiskussionen, so wie heute, daneben aber auch noch Lesekreise zur Geschichte der Linken. Der findet in Frankfurt immer donnerstags statt. Mittwochs, danke, von 18 bis 21 Uhr, sowie Coffee Breaks, also informelle Veranstaltungen, um über bestimmte Themen zu diskutieren, die finden donnerstags statt, um 16 Uhr. Genau, außerhalb von Frankfurt ist Platypus besonders in den USA sowie in weiteren europäischen Ländern und neben Frankfurt auch noch in Berlin, Leipzig und Köln aktiv. Ich will es aber gar nicht groß vorstellen, es gibt hinten noch weitere Werbematerialien von uns, sowie Flyer für die Lesekreise, wo auch die Leseliste einzusehen ist. Ich möchte nur noch auf unsere monatliche Zeitschrift hinweisen, The Platypus Review, die auch international erscheint und so aussieht und kürzlich die 100. Ausgabe erschienen ist. Die könnt ihr auch hinten, also die ist umsonst, die könnt ihr hinten einfach mitnehmen und ist auch ansonsten in Frankfurt am Campus hier und dort aufzufinden. Und es gibt mittlerweile auch eine deutsche Ausgabe, bei der jetzt bald die 7. Ausgabe erscheint. Genau. Dann möchte ich noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen, nämlich am 7.11. werden wir eine Filmvorführung machen, wo wir den Film Lenin the Train zeigen werden, sowie am 13.11. ein Teach-in über die russische Revolution 1917. Die Orte von den beiden Veranstaltungen werden noch bekannt gegeben. Das könnt ihr entweder dann auf unserer Facebook-Seite Platypus Deutschland verfolgen oder auf unserer Website platypus1917.org, wo übrigens auch alle Platypus-Reviews online einsehbar sind. Genau, ich lese noch mal kurz den Veranstaltungstext vor und stelle dann die Redner vor. Im 20. Jahrhundert tauchte immer wieder die Erinnerung an 1917 auf. Ob die Volksfront der 30er, die kommunistische Revolution in China 1949 oder die neue Linke der 60er, die Linke hat versucht, sich, ob positiv oder negativ, im Verhältnis zu den Zielen und Ergebnissen von 1917 zu verstehen. Jedoch hat sich seit 1917 das revolutionäre Bewusstsein seiner primären Akteure in verschiedene Oppositionen aufgelöst. Stalinismus und Trotzkismus sehen sich gleichermaßen als das legitime Erbe des Bolschewismus. Das Prinzip des Liberalismus steht heute in Opposition zum Prinzip des Sozialismus. Libertarismus wird gegen Autoritarismus ausgespielt. Der machiavellische Lenin gegen die Kassandra der Revolution Luxemburg. Der revolutionäre Wille der Zwecke, die Mittel heiligen, gegen die prinzipiellen emanzipatorischen Methoden und die Tugend der praktischen Niederlage. Gleichzeitig wurde die Vergeblichkeit sowohl von Lenins als auch Luxemburgs Politik neu naturalisiert. Es wird stillschweigend vorausgesetzt, dass weder das, was Lenin noch das, was Luxemburg zu erreichen versuchten, tatsächlich erreichbar war, weder in ihrer Zeit noch in unserer. Die Prämissen der Revolution selbst stehen in Frage. Sind die Formen bürgerlicher Gesellschaft wie Staat, Politik, Arbeit und Kapital überhaupt noch aktuell und damit Widersprüche, die über sich hinausweisen und das Potenzial ihrer eigenen Überwindung bergen? Darüber wollen wir heute diskutieren und ich freue mich, begrüßen zu dürfen, zu meiner Linken direkt, das sind ja alle links von mir, aber zu meiner unmittelbaren Linken, Professor Dr. Frank Ruder, ist Philosoph und vertritt aktuell Christoph Menke an der Goethe-Universität Frankfurt. Neben seinen Arbeiten und Monographien vor allem über Hegel verfasste er auch Artikel zum Marxismus und Lenin und hält fortlaufend Seminare über Letzteren. Nächstes Jahr erscheint sein mit Slavoj Žižek und Argon Hamza verfasstes Buch Reading Marx. Er übersetzte zudem zahlreiche Werke des französischen Philosophen Alain Badiou ins Deutsche und ist momentaner Editor-in-Chief der Zeitschrift Crisis and Critique. Daneben haben wir Raphael Rehm. Raphael studierte Theologie sowie Philosophie an der Universität Salzburg und promoviert derzeit über Walter Benjamin und Leo Trotzki in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der international agierenden International Marxist Tendency, für welche er heute sprechen wird. Zudem ist Raphael Gründer und Vorsitzender der Leo Trotzki Gesellschaft. Daneben haben wir Anton Storchilov. Anton studierte Geschichte, Politik und Rechtswissenschaften, ebenfalls hier an der Goethe-Universität. Er befasst sich ausgiebig mit der Geschichte sowie Bedeutung der Oktoberrevolution und hält über dieselbe aktuell verschiedene Vorträge. Anton ist aktives Mitglied der Linkspartei und mitberatende Stimme im Landesvorstand Hessen. Und das darf vielleicht noch erwähnt werden, der einzige russische Muttersprachler in unserer Runde, wenn ich mich nicht irre. Am Ende des Tisches sitzt Lars Quadfasel. Lars engagiert sich in der Hamburger Studienbibliothek, welche sich als einen Zusammenschluss für die Aneignung und Entwicklung kritischer Gesellschaftstheorie versteht. In diesem Rahmen hat Lars in den letzten Monaten einen Lektürekreis zur russischen Revolution initiiert. Er veröffentlicht regelmäßig für die Jungle World, wo unter anderem sein Artikel Adornos Leninismus erschien, sowie für die Zeitschrift Konkret, in der er kürzlich zwei Artikel über linke Bolschewismuskritik verfasste und auf deren Einladung er kürzlich zum Thema 100 Jahre Oktoberrevolution sprach. Die Veranstaltung wird heute so ablaufen, dass alle Sprecher zu Beginn 10 Minuten Zeit haben werden, einführende Statements zu halten. Anschließend werden sie aufeinander reagieren, etwa jeweils 5 Minuten, und dann werden wir die Diskussion für das Plenum öffnen. Genau, dann übergebe ich an dich, Frank. Okay. 2017 hat man sich an einiges zu erinnern und wie immer vergisst man dabei vieles. Vor 500 Jahren hat Luther symbolträchtig seine Thesen buchstäblich an die Tür der Wittenberger Schlosskirche gehämmert. Also ich habe gestern gelernt, das ist falsch, aber naja. Vor 50 Jahren starb nicht nur Che Guevara, sondern es trug sich auch eine der wohl entscheidendsten Episoden der chinesischen Kulturrevolution zu. Die Kommune von Shanghai, eine ziemlich einzigartige Allianz zwischen Arbeitern und der revolutionären Bewegung der Roten Garden, die ein reichlich blutiges Ende nahm. Und vor 100 Jahren, das wissen alle, fand die russische Revolution statt. So sehr das Jubiläum der Reformation Anlass zahlreicher Festivitäten bot, ja, man macht so Feste, so selten spielen bei diesen die politischen Komplikationen der Reformation, also man denke an Luthers spätere Verdammung der revolutionären Bauernbewegung mit Münzer und so weiter, eine Rolle. Wird überhaupt der Shanghaier Kommune gedacht, so zumeist als einem weiteren und weit entfernten dunklen Kapitel der chinesischen Kulturrevolution, über die das Urteil letztlich eh schon immer gesprochen ist. Wie steht es aber um das Jubiläum der russischen Revolution? Zahlreiche Bücher sind erschienen, ihre Verläufe scheinen einigermaßen bekannt. Und noch mehr gilt das wohl für ihre politischen, sozialen und ökonomischen Probleme und geschichtlichen Auswirkungen. Obgleich heute seltener Vergleiche von Stalin und Hitler angeführt werden, also gibt es noch, aber weniger, glaube ich, um jede Reflexion auf das Jahr 1917 und seine Folgen bereits im Keim zu ersticken, wirft Stalin, und zwar ganz unabhängig von Hitler, seinen dunklen Schatten zurück auf die Jahre und geschichtlichen Ereignisse, die seinen Weg an die Macht bereiteten. Die russische Revolution, so das Urteil, glaube ich, bereitete eine Diktatur, einen totalitären Staat vor. Der Schatten Stalins bezieht seine Reichweite und spezifische Dunkelheit gerade aus der Verbindung des Revolutionsbegriffs mit den Begriffen der Diktatur und des Totalitarismus, also in Anführungszeichen. Ja. Ich glaube, das sind gar nicht so gute Begriffe. Deswegen kann man sie und muss man sie, also die russische Revolution, sogar zu einem Studienobjekt machen und analysieren, wo und wie bereits in ihren Anfängen, etwa in Lenins Versuch, die gescheiterte Revolution von 1905 in eine siegreiche und politische Machtübernehmende zu transformieren oder in seiner Deutung der praktischen Lehren der Pariser Kommune von 1871, dieser endlich gefundenen politischen Form, wie Marx das genannt hat, ihr totalitärer und diktatorischer Schrecken bereits angelegt war. Denn wie heute jedes Kind wissen soll, ist die politische Diktatur eine Ausdrucksform des Totalitarismus, den es, und das ist dann die entscheidende Lehre des 20. Jahrhunderts, zu vermeiden gilt. 2017 erinnert man sich allerorten an die russische Revolution in Universitäten, außeruniversitären Kolloquien, in Museen, Zeitungen, sogar Theatern. Man erinnert sich an sie als einen diktatorischen und totalitären Fehler, den man in einer Zeit begehen konnte, in der nicht nur ein großer Teil der Bevölkerung mit ihren Lebensbedingungen reichlich unzufrieden war, das gilt heute auch scheinbar noch, sondern in der man zudem noch glauben konnte, dass es anders, nämlich grundlegend anders geht. Die Lehre, die man so aus der russischen Revolution zieht, lautet, dass es nur dann anders geht, wenn man vermeidet, es ganz anders zu machen. Wie André Glücksmann, der französische neue Philosoph, einmal pointiert argumentiert hat, indem er die, finde ich, reichlich schreckliche Verteidigung der offenen Gesellschaft durch Popper um noch eine Drehung erweiterte. Die Lehre der Geschichte sei also, sobald man das allgemein Gute will, führt dies immer zum allgemein Bösen und zu einer Verallgemeinerung von Gräueltaten, sodass das eigentlich Gute darin besteht, zu vermeiden, das Gute für alle zu wollen. Es ist also gerade Lenins Universalismus, könnte man sagen, der Universalismus, der in der russischen Revolution eine Rolle spielt, der Gedanke, das Leben aller gut zu machen, der so zum Wegbereiter des diktatorischen Totalitarismus erklärt wird. Davon zeugt dann noch Lenins Überzeugung, auch kleine alltägliche Dinge im Sinne einer Kulturrevolution avant la lettre nur dann ändern zu können, wenn man die gesamte Organisation der Gesellschaft und letztlich aller Gesellschaften ändert, sowie sein Glaube daran, dass sich Menschen daran gewöhnen können, in ganz anderer und neuer Weise zusammenzuleben und dieses Leben gemeinsam überhaupt gestalten wollen werden. Man erinnert sich gerne an 1917 als einer Zeit, in der man solche Dinge überhaupt noch glauben konnte. Aber das ist passé. Man kann ihrer nur gedenken und die Erinnerung sagt uns eindringlich, dass und wieso ihre Zeit, nämlich die Zeit der Revolution, unwiederbringlich vorüber ist. Ein kurzer Blick in Lenins Werk scheint diese Sachlage zu bestätigen und vielleicht noch zu verschlimmern. Nicht nur verteidigt er immerzu die Bewaffnung der gesamten Bevölkerung, also 17 zumindest, und spricht sich daher für einen allgemeinen Wehrdienst aller von 15 bis 65 Jahren aus, also geschlechterübergreifend zumindest. Eine Position, die für die meisten Pazifisten und Pazifistinnen reichlich intolerabel scheinen muss. Und für die viel zitierte Diktatur des Proletariats, die nicht nur Diktatur, sondern überdies entscheidender Orientierungspunkt kollektiven Handelns sein soll, sondern er legitimiert noch die Anwendung der Höchststrafe, unter anderem oder vor allem für Wirtschaftsbetrüger, was nicht nur die stalinistischen Schauprozesse zu antizipieren scheint, sondern schon deswegen unmöglich, weil ökonomische Verbrechen kaum länger als Kapitalverbrechen gelten. Man denke nur an die Causa Uli Hoeneß. Zugleich kehren aber heute, wie beständig lamentiert wird, Elemente dessen wieder, was man für unwiederbringlich vergangen halten möchte, und zwar in der Form politischer Symptome. Es gibt eine Wiederkehr und Wiedergänger des Vergangenen, die dieses plötzlich eigentümlich gegenwärtig erscheinen lassen. Nicht nur ist man sich einig, dass der Populismus, ein Ausdruck sozialer und politischer Ausgrenzung, angesichts einer globalisierten Wirtschaft deswegen problematisch ist, weil er den Menschen suggeriert, die Dinge seien letztlich doch einfacher zu verstehen oder zu verändern, als allgemein behauptet wird. Nicht nur treten immer wieder nicht demokratisch legitimierte Organe in gegenwärtigen Demokratien als eigentliche Entscheidungsinstanzen zutage. Man erinnere sich an die Allianz aus Merkel, Obama und anderen, die die Welt vor dem wirtschaftlichen Kollaps retten mussten. Die Anzeichen einer Diktatur der Bourgeoisie, das Lenin zu sein scheint, die jeder expliziten Zurückweisung der Diktatur eigentümlich entgegensteht. Überdies ist das Alltagsleben wohl der meisten Leute in der westlichen Welt durch eine Form von Überbürokratisierung bestimmt. Ja, man muss nur an der Uni arbeiten. Einem, wie Mark Fischer das genannt hat, Marktstalinismus. Also die Überbürokratisierung, die eigentlich mit Stalin von deren Bildfläche hätte verschwinden sollen. Was tun angesichts einer solchen Situation? Freud hat nicht vor 100, sondern vor 103 Jahren einen Text unter dem Titel Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten veröffentlicht. Dieser rekonstruiert die Entwicklungsgeschichte der Psychoanalyse von ihren Anfangsjahren und dem Versuch, Patienten durch Hypnose von ihren Symptomen zu kurieren, zu ihrer mittleren Phase und dem Projekt, ihnen durch Aufhebung der Widerstände Zugang zu den durch diese verdeckten Erlebnissen zu ermöglichen, zu ihrer für Freud letzten Phase, in der es nicht länger um die Wiederherstellung verdrängter Erfahrungen geht, sondern allein um die Analyse und Verfasstheit und Erscheinungsform der Widerstände selbst. Freud argumentiert, dass Analysanden sich an bestimmte Dinge erinnern können, aber wiederholen, was sie nicht erinnern können, indem sie etwa sich dem Analytiker gegenüber genauso verhalten wie gegenüber Papi. Wiederholung ist unbewusste Erinnerung von nicht verarbeitetem. Um nun deren Ökonomie zu durchbrechen, genügt es nicht, glaubt Freud, sich zu erinnern, geht eben auch nicht, sondern es bedarf dessen, was Freud Durcharbeiten nennt. Dieses betrifft überraschenderweise nun nicht bloß den Analysanden, sondern zugleich den Analytiker, der etwa annimmt, dass eine angemessene Deutung den Analysanden von seinem Symptom kurieren muss und selbst nicht erinnert, dass der Analysant der Einzige ist, der weiß, auch wenn er nicht weiß, dass er es weiß, warum er wiederholt. In der, das ist jetzt Freud, gemeinsamen Arbeit, Zitat Ende, zwischen Analytiker und Analysant wird so ein Punkt erreicht, glaubt Freud, an dem Letzterer, nämlich der Analysant, der, das sollte man nicht vergessen, freiwillig in der Analyse ist, sich wieder vom Analytiker freizumachen vermag, indem er einsieht, dass nur er allein eine Deutung und Veränderung seines Verhaltens, seiner Wünsche und seiner Widerstände bewirken kann oder sich eben damit abfindet und das ganz okay findet, so ein Freak zu sein. Mir scheint das Freudsche Begriffsgerüst auch für, das gegenwärtige Verhältnis zur russischen Revolution einigermaßen instruktiv zu sein. Wendet man es an, würde ein erster notwendiger Schritt dann nicht nur darin bestehen, ernst zu nehmen, dass die russische Revolution reichlich grausam gescheitert ist, sondern dieses Scheitern als eigenes Scheitern zu begreifen, als eines, das im eminenten Sinne uns, zumindest alle, die sich noch irgendwie für politische Emanzipation interessieren und das nicht aufgeben wollen, betrifft. Es würde dann bedeuten, den Zusammenhang unwillkürlicher Wiederholungen und distanzierendem Andenken an die russische Revolution zu durchbrechen, um mit dem politischen Durcharbeiten zu beginnen. Und das scheint mir eine Vorbedingung für eine freiwillige Wiederholung derselben zu sein. Danke. Ja, ich habe jetzt die Ehre, die Trotzkis Position in gewisser Weise vorzustellen, denn ich glaube, es, man sollte auch immer betonen, dass auf jeden Fall auch 1917 und auch danach, es war keine homogene Bewegung, sondern wie gesagt eine Bewegung von verschiedenen Strömungen. Deswegen werde ich jetzt zu Anfang erstmal vielleicht sowas kurz darstellen, was man so ein bisschen trotzkistisch Allgemeinplatz nennt oder was. Dazu sei nochmal vorangemerkt, dass eben der Begriff trotzkistisch schon eine Zuschreibung der Gegnerschaft in der Sowjetunion war, genauso auch später im antisemitischen Diskurs in der Sowjetunion wurde dieser Begriff eigentlich dann erst salonfähig gemacht gegen Trotzki und seine Anhänger. Ich denke, es gibt plausible Gründe anzunehmen, dass Trotzkis Theorie der permanenten Revolution als Narrativ für dieses Ereignis auch in gewisser Weise 1917 bestätigt. Ein Beispiel, also vielleicht vorweg erstmal, es gibt solche zwei Grundpositionen, mit denen oft argumentiert wird. Die erste Grundposition ist eben die zu sagen, 1917, das waren ein paar Barbaren, die haben die marxistische Theorie dafür benutzt, um ein totalitäres Regime sozusagen zu installieren, was eigentlich bis Putin reicht sozusagen. Und wird das, also diese Lesart versteht 1917 und die russische Revolution eigentlich nur als die Installation von einer Schreckensherrschaft. Dann gibt es eben die Leute, die behaupten, also die Leute gibt es tatsächlich immer noch, die behaupten, die russische Revolution habe in ihrem späteren Verlauf tatsächlich zum Sozialismus geführt. Also 1933 im Januar auf dem Plenum der KPDSU ist das ja dann auch durch die Führung der KPDSU so festgesetzt, wir sind offiziell im Sozialismus angelangt. Wer diese Position innehat, der hat selbstverständlich Probleme, weil von vornherein uns heute klar sein müsste, auch aufgrund der Geschichtswissenschaften so, dass es unheimlich viele Widersprüche in der Sowjetunion gegeben hat, volle Arbeitslager, Vernichtung von gewissen politischen Oppositionellen und so weiter. Und dann, also erscheint mir sozusagen gegen diese zwei Positionen, erscheint mir nach wie vor Trotzkis Theorie die vernünftigste. Dazu muss man auch mal sagen, man muss jetzt bei 1917 erstmal anfangen, also so gesehen ist der Vorwurf eines Putschversuchs oft unternommen worden, sozusagen der Februar als eigentliche Revolution, der sozusagen die demokratischen Werte in Russland sozusagen jetzt installieren möchte und dann eben dieser demagogische Lenin, der jetzt da irgendwie die Macht ergreift. Aus einer gewissen Perspektive muss man sagen, ja, also es ist schon erwiesen auch, dass das von einem Proletariat in Russland, es war eine marginale Gruppe, es waren sehr wenige. Und da sieht man auch schon den Gegensatz zu Trotzkis Theorie. Also Trotzki ist das durchaus immer bewusst gewesen, dass das sozusagen so abgelaufen ist. Er hat nie gesagt, dass die Massen Arbeitermassen waren in diesem Sinne, sondern ihm geht es eben nicht darum, eine Proletarisierung der Gesellschaft, die dann in gewisser Weise erst reif für den Sozialismus wird, sondern die Reife, sozusagen das Wachstum, also in Bezug auf das Wachstum des Proletariats, steht für Trotzki immer in Relation dazu, ob sie in der Lage ist, die Macht zu ergreifen. Das Proletariat hat unter seiner Führung, das heißt unter den Bolschewiki, insofern die Macht ergriffen, dass sie die Bauern mobilisieren konnten und vor allem auch die Fragen angegangen sind, die Sozialrevolutionäre nicht gelöst haben. Die Sozialrevolutionäre hatten ja einen unheimlichen Zuwachs, auch weil sie eben den Bauern versprochen haben, die Agrarfrage zu lösen. Und diese die Agrarfrage wurde nicht gelöst, genauso wenig wurde Frieden geschaffen. Und das kam ja dann auch in dieser Übergangsphase vom Februar, Oktober ganz klar zum Vorschein. Und somit kann man letzten Endes nicht sagen, dass die Bolschewiki hinter dem Rücken des Volkes die Macht irgendwie gegen den Willen des Volkes, also gegen die Bevölkerung, sich sozusagen der Macht habhaft gemacht haben, sondern sie haben letzten Endes die Macht ergriffen, aber sie haben das sozusagen im Sinne der Bevölkerung getan, weil sie die Aufgaben, vor denen, also die Bevölkerung gelöst haben wollte, angegangen sind. Und da kommen wir auch dann in diese Frage. 1917 ist ja nicht zu besprechen, als einmaliges Ereignis in der Geschichte, sondern als ein Ereignis mit einer Nachwirkungsgeschichte und auch sozusagen ein Kampf der Diskurse. Und hier ist schon ganz früh Trotzki, also schon ab dem Jahr 1906 in seiner Schrift Ergebnisse und Perspektiven, nimmt er seinen Kampf auf gegen den sogenannten Vulgärökonomismus. Der Vulgärökonomismus tritt historisch gesehen in drei Formen auf. Er tritt einmal auf in der Sozialdemokratie ab der Spaltung der Dritten Internationale, tritt auf in der Theorie der Menschewiki und tritt letzten Endes auch auf in der Theorie des Sozialismus in einem Land, die sich Mitte der 20er Jahre in der Sowjetunion entwickelt, also in der Führung der KPdSU. Und jetzt zurück eigentlich zu dem Spannenden, was man daraus gewinnen kann. Sozusagen dieses Paradigma, dieses vulgärökonomistische Paradigma, wird letzten Endes fortgesetzt auf der Ebene dieser Theorie des Sozialismus in einem Lande. Und dazu hat Trotzki uns ein Zitat hinterlassen, was sehr interessant ist. Und dann möchte ich gleichzeitig auch zeigen, warum diese Position so wesentlich ist. Trotzki sagt uns, Zitat, die Epigonen, damit meint er natürlich die Leute in der KPdSU, die diese Theorie des Sozialismus in einem Land verfechten, machen eine mechanistische Trennung zwischen der demokratischen Diktatur und der sozialistischen. Sie trennen die nationale sozialistische Revolution von der internationalen. Die Eroberung der Macht in nationalem Rahmen betrachten sie im Wesentlichen nicht als den Anfangsakt, sondern als den Schlussakt der Revolution. Danach folgt die Periode der Reformen, die zur nationalen sozialistischen Gesellschaft führt. Zitat Ende. Also hier wird so in gewisser Weise, ich kann das jetzt nicht alles erläutern, wird sozusagen ab 1917, also dann der Bürgerkrieg dazwischen und danach eben, als diese Theorie aufkommt, einigt man sich sozusagen, den Sozialismus in einem Land aufzubauen mit dem Argument der Isolation, dass man eben die Revolution nicht weiter vorantreiben kann. Und eben da wieder dieses vulgärökonomistische Argument, in dem eigentlich die Linie der KPdSU war, zu sagen, wir können aus dieser Entwicklung der Ökonomie heraus die Revolution nicht weiter treiben. Und die Trotzkis Position ist eigentlich, der ja sozusagen die Totalität der krisenhaften Ökonomie des Kapitalismus als reif für den Sozialismus betrachtet, ist seine Theorie zu sagen, ihr selbst, also die Führung, ist nicht das Problem, dass die Ökonomie euch das nicht zugesteht, sondern das Problem ist, dass ihr Möglichkeiten ausgelassen habt. Das heißt, es verlagert sich so etwas von der ökonomischen Sphäre auf die politische bei Trotzki in gewisser Art und Weise. In der Art und Weise, dass man sagen kann, dass Trotzki der Erste ist in diesem Kontext, der eigentlich darauf aufmerksam macht, wie Marxismus selbst zur Ideologie werden kann. Zur Ideologie eben, der die sogenannten Klassenwidersprüche gerade verdeckt. In diesem Sinne verdeckt, dass zum Beispiel eben so die Erschießung von Priestern und so weiter, das ist sozusagen nicht so, so ist es nicht gedacht, Widersprüche sozusagen sich denen zu entledigen, sondern Widersprüche können eben so entledigt werden, durch die Entwicklung der Ökonomie. Michael Löwy gibt uns hier auch einen wichtigen Hinweis, der eben Trotzki ganz richtig da auch einordnet, dass die russische Revolution, also 1917, auf der Ebene der Ökonomie eben den Fortschritt der Installation der planwirtschaftlichen Elemente und auch der Eigentumsverhältnisse, sprich der Verstaatlichung der Produktionsmittel und auch auf der politischen Ebene hat es auch diese Fortschritte teilweise gegeben, aber sie sind eben nie von ihm, und da ist Michael Löwy auch ganz klar, sind nie von ihm mit Sozialismus zu identifizieren. Das heißt letzten Endes, die Möglichkeiten, wie ich hier schon vorgelesen habe, 1917 als ein Anfang der Weltrevolution zu verstehen, waren da. Und es war eher viel umgekehrter, dass die Führung der KPdSU ihre Privilegien sichern wollte und dadurch bewusst auch Möglichkeiten ausgelassen hat und die Komintern eigentlich ein Instrument war für eine Volksfront, die dazu geführt hat, einen Komfort einzurichten, dass eben man in der Sowjetunion weiter an seinem Sozialismus basteln kann. Und insofern ist, glaube ich, auch ein in gewissem Sinne ein neues Paradigma, in dem sich sozusagen der Marxismus als wissenschaftlicher Sozialismus in gewisser Weise fortleben kann, nämlich sozusagen 1917 als ein Moment, in dem mit dieser Geschichte der Unterdrückung gebrochen wird. Sie führt zu einer nächsten Bedingung, der Möglichkeit, nämlich zu einer Übernahme des Staatsapparats, und die ist letzten Endes gescheitert. Das heißt, die Geschichte steht mit einer Unentschiedenheit da, und diese Unentschiedenheit, um abzuschließen, diese Unentschiedenheit gibt uns in gewisser Art und Weise einen historischen Auftrag, und dieser historische Auftrag liegt gerade darin, eben dieses Bewusstsein wieder zu schaffen, dass wir diese Niederlagen auch nicht einfach auf die Ökonomie zurückzuführen haben oder wie poststrukturalistische Analysen sagen, dass eben die inhärente Ordnung von Revolution immer notwendig zum Scheitern führt. Das ist ja sozusagen ein anderer Determinismus, also wie der Determinismus, dass man notwendig in den Sozialismus gelangt durch die Ökonomie. Und Trotzki hat eben diese Mittelposition, die in diesem Möglichkeitsfeld 1917 verortet. Und insofern, glaube ich, gibt es doch noch eine Aktualität von 1917 im Modus der Möglichkeit. So, mein Projekt ist, ich möchte, verzeihen für meine Stimme, vielleicht einige Überlegungen anstellen, was man als Anhänger oder Funktionär der Linkspartei von Lenin heute noch so lernen kann und von den Ereignissen im Oktober 1917. Wer irgendwann einmal beschlossen hatte, einmal ein Revolutionär zu werden, kann nicht umhin, als Lenin um seine großartigen Arbeitsbedingungen zu beneiden. Nicht nur, dass er als Landadeliger kaum eine persönliche Notwendigkeit darin sah, der Lohnarbeit nachzugehen. Er musste auch keine Räume bei der Universitätsverwaltung buchen, keine Flugblätter vor Fabriktoren verteilen, keine Büchertische aufstellen, keine Kader anwerben. Die künftigen Kader kauften sich seine Zeitungen und Bücher einfach und lasen sie. Wenn sie, wie Trotzki, erstmal nicht überzeugt waren oder wie Dzerzhinsky erstmal weiterhin den regionalen linken Strukturen angehören wollten, war es auch nicht schlimm. Als die Frage aufkam, ob man jetzt die Revolution unterstützt oder sich auf die Zuschauertribüne setzt, kamen die Kader von selbst. Die Partei hatte zahlreiche brillante Theoretiker in ihren Reihen und wusste, öffentlich zu streiten, dabei aber in der Hauptsache eine eiserne Disziplin zu wahren. Das für die Parteiarbeit benötigte Geld wurde von Genossen aufgebracht, die eben an die Notwendigkeit der Revolution in der allernächsten Zeit glaubten. Auch die Massen kamen von selbst. Die Massen wissen eigentlich schon, was sie wollen, und 1917 wollten sie Brot und Frieden. Die Bauern wollten eine Landreform, die Arbeiter wollten anständig leben. Vor allem Letztere waren oft der Meinung, dass Sozialismus dazu beitragen könnte, dass sie anständig leben würden. Als der Zar das nicht liefern wollte, vertrieben sie den Zaren. Die provisorischen Regierungen von Miljukows und Kerenskys konnten das auch nicht liefern, und die Massen vertrieben unter den Bannern der Bolschewiki auch sie. Als die in der Konstituante dominierenden Parteien, also die Menschewiki und die Sozialrevolutionären, den Krieg als genauso alternativlos erklärten wie alle Parteien vor ihnen, hat Lenin sie im Namen der Massen fortgeschickt. Ob das die Mehrheit so wollte, kann man gar nicht sagen. Frieden wollten sie. Indessen ist fraglich, inwieweit alles Spätere noch ein Mandat der Massen notwendig gehabt haben muss. Jedenfalls waren die Bauern von Tambow oder die Arbeiter von Ijewsk eher bereit, Waffen gegen die Bolschewiki zu ergreifen im Namen der kleinbürgerlichen Parteien. Bei den Kriegen von heute wird die deutsche Arbeiterklasse nicht so heftig von Granaten traktiert. Die Bauern wollen Agrarsubventionen und bessere Preise bei den Discountern. Die von den Volksparteien abwechselnd angebotene alternativlose Politik verdrießt die Massen zwar schon, aber lange nicht in dem Maße, in dem sie ernstlich erwägen würden, zu den Waffen zu greifen. Überhaupt neigen vornehmlich junge Länder zu Revolutionen. Solche, wo viele jungen Menschen beim Heranwachsen merken, dass sie gar keine Perspektive im Leben haben. Wenn man hingegen als Einzelkind von den beiden Großelternpaaren von anderen Vermögenswerten gänzlich abgesehen, einfach jeweils ein Haus zu erben gedenkt, in dem einen wohnen will, das andere für 1 Million verkaufen kann, hat man eine Perspektive. Diese Menschen haben kein Interesse an einer Vermögensabgabe. Sie interessieren sich nur mäßig für einen Mindestlohn. Dadurch, dass Arbeit teurer wird, wird ihr Besitz weniger wert. Sie wollen Zinsen und gute Anlagemöglichkeiten und werden alle bis in den Tod bekämpfen, die ihnen ihre bürgerliche Existenz streitig machen wollen. Wen nimmt da Wunder, dass auch das korrekte Befolgen von Lenins Erfolgsrezept in Deutschland keinen Erfolg verspricht? Weder heute noch im Rest des 20. Jahrhunderts noch auf absehbare Zukunft. Freilich, das stört niemanden daran, es zu versuchen. Mit einer sozialistischen Weltmacht im Rücken konnte man als DKP recht entspannt Strukturen aufbauen, die hilfreich sein könnten, falls der Kalender wieder 1917 anzeigt. Die Maoisten haben Kraft finanzieller Auspressung der eigenen Mitglieder erst dieses Jahr einen Wahlkampf hingelegt, in dem sie halb Deutschland zuplakatiert haben. Die trotzkistischen Internationalen konnten bequem die jeweiligen sozialdemokratischen Parteien ihrer Länder infiltrieren und dort auf sozialistischen Seelenfang gehen. Manche von ihnen sitzen mit Hilfe der Liste der Linkspartei im Bundestag. Die Linkspartei hingegen selbst ist keine Partei nach Lenins Rezept. Ihre Führungsspitze hat trotz verbreiteter Doktorwürden keine Bücher verfasst, die an der gesellschaftlichen Relevanz der Werke Lenins, Bucharins, Trotzkis in ihrer Zeit auch nur kratzen könnten. Das Programm ist keine Kampfansage im Sinne der Frill-Thesen, sondern neben viel Tradionismus vornehmlich ein Bekenntnis zu einem demokratischen Sozialismus diffuser Art, die keinen Menschewik anstößig gefunden gehabt hätte. Sie kann und soll auch keine leninistische Partei sein oder sich zu ihr entwickeln. Und das ist auch nicht schlimm. Wenn ich alles völlig falsch analysiere und die Massen irgendwann plötzlich doch wieder eine revolutionäre Perspektive suchen, werden sie sich halt von der Linken abwenden. Sie ist ja auch kein Wert an sich. Und den sich rechtzeitig in unversöhnliche Abspaltung begebenden Genossen von der IMT folgen. Was die Linke in der gegenwärtigen Situation hingegen tun kann, ist die Minderheit nach besten Kräften unterstützen und vertreten, die weder Aufsicht auf eine Erbschaft noch einen Existenzaufbau über Lohnarbeit haben. Die 20% im Niedriglohnsektor, die Migranten, Geflüchteten, Diskriminierten. Und sie kann und sollte gegen die neue Rechte kämpfen, denn eine weitere Lehre aus dem 20. Jahrhundert ist, dass Faschismus von Mussolinis Italien über Pinochets Chile bis in den Iran des Ayatollah nicht etwa die Klassengegensätze auf die Spitze treibt, sondern jede linke Theorie und Praxis recht erfolgreich unterbindet. Was aber kann die Linke nun von Lenin lernen? Auch wenn uns Lenins Weg zur Revolution erst einmal verbaut ist, ist seine Kritik etwa der auf parlamentarische Reformen bedachten Linken ja zutreffend. Wie Port in einem schlechten Buch zutreffend schrieb, von solchen katastrophalen Pleiten, wie 1914 eine war, erholt sich keiner mehr. Die andere Erkenntnis des Oktobers ergibt sich aus der Praxis der Bolschewiki. Das rote Arcanum Imperii lautet, dass die Massen nicht auf Dauer das wollen werden, was man selbst als Kommunist gut und richtig findet und was für alle allgemein sinnvoll ist. Dass man also statt alle Macht den Räten zu übergeben, die Macht den Kommunisten übergeben musste, um auch nur den Versuch zu unternehmen, den Sozialismus aufzubauen. Für die Linkspartei folgt daraus freilich nicht, dass sie für eine hemmungslose Erziehungsdiktaturpartei ergreifen müsste, sondern dass sie schlichtweg keine revolutionäre Perspektive hat. Ihr ganzer Sinn besteht darin, eine legale Partei zu sein, parlamentarische Bühnen zu nutzen, dem Autoritarismus im Weg zu stehen und die Entwicklung und die Bedingungen für linke Theorie und Praxis mit Hilfe der zur Verfügung stehenden parlamentarischen Mitteln aufrechtzuerhalten und vielleicht sogar zu verbessern. Vielen Dank. Hundert Jahre Oktoberrevolution, das hat natürlich immer leicht etwas Museales, einen pflichtbewussten Festaktcharakter, den man dann auch noch so absolvieren muss. Der Gegenstand schließlich selber ist Vergangenheit. Alles, was von ihm geblieben ist, ist in Putin und die Gazprom. Und was versucht, es wieder neu zu inszenieren als Router, Aufbau, Waterkant oder ähnliches, ist Kulturindustrie und Lifestyle. Damit sind natürlich auch die leidenschaftlichen Debatten erledigt, die einmal mit diesem Gegenstand verbunden waren. Trotzkisten gegen Stalinisten, Maoisten gegen Moskautreue, Anarchisten gegen Marxisten und so weiter. Niemand muss sich mehr schützend vor die Sowjetunion stellen und noch den größten Blödsinn verteidigen. Niemand muss auch höllisch aufpassen, nur ja nicht in den Geruch zu kommen, es mit dem real existierenden Sozialismus zu halten, wegen Verbeamtung und so. Denn selbst der gute alte Antikommunismus will nicht mehr so recht zünden. Heutige Veröffentlichungen triefen nicht mehr vor Geifer und Verachtung, sondern haben eher den Charakter von Freakshow. Schaut mal, Kinder, was es da Bizarres gegeben hat. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Unter diesen Bedingungen scheint eigentlich das Naheliegendste, sich dem Gegenstand gegenüber historiografisch zu verhalten. Also Sine Ira et Studio, ganz wissenschaftlich nüchtern, die Entwicklung nachzuzeichnen, geschichtlich einzuordnen. Ist es nun eher eine Modernisierungsdiktatur geworden oder der Ausfluss einer spezifisch russischen eschatologischen Tradition oder einfach eine psychotische Reaktion auf den Ersten Weltkrieg und die Verzweiflung darauf? Oder aber man müsste eben ausweisen, was daran eigentlich überhaupt noch aktuell ist, was untergründig eben doch bis heute nachwirkt, was in einem gewissen Sinne geschichtlich eben unabgegolten ist, ein Stachel, den man nicht los wird. Um ausnahmsweise mal biografisch zu reden, kann ich sagen, dass das durchaus nicht evident ist, dass es sowas gibt. Meine politische Sozialisation fiel zumindest in eine Zeit, in der die Erfahrung der Sowjetunion und des real existierenden Sozialismus ziemlich im Prinzip eine einzige große Tristesse war, mit Generalsekretären, die eigentlich alle immer nur alt und krank waren und ständig starben. Und dann kam auch schon der wenig ruhmreiche Abtritt zugunsten völkischer Banden. Für mich war es daher erstmal als Perspektive ziemlich befreiend, wie Robert Kurz es zum Beispiel aufmachte, einfach zu sagen, alles Waren produzierende Moderne, ob West oder Ost, und wenn die eine Hälfte weg ist, wird die andere Hälfte schon bald folgen. Vielleicht, weil sich diese Prognose dann doch nicht so schnell verifiziert hat, wie er oder ich oder andere es vielleicht gehofft haben, oder warum auch immer, jedenfalls braucht es einige Zeit, um festzustellen, dass es vielleicht so einfach dann doch nicht ist. Und ich kann mich noch recht gut erinnern, dass es, was es denn eigentlich war, wo ich dachte, okay, irgendwas ist dann doch, sagen wir mal, Überschießendes dran an dieser Oktoberrevolution, nämlich, gutes Bürgerkind, eine künstlerische Erfahrung, die Tatsache, dass sich in den 20er Jahren Architekten Gedanken gemacht haben, wie man Wohnungen bauen kann, die man hin und her verschieben und sozusagen immer zu neuen Konstellationen zusammenbasteln, damit die Leute nicht mal am gleichen Ort wohnen. Das fand ich beeindruckend und stellte dann fest, okay, ein Ereignis, was sozusagen diese Art von Fantasie entzündet hat, das kann nicht ganz ohne geschichtlichen Wert sein. So angefangen war es dann eben, ich zumindest versuche mir diesen Stein im Schuh, diesen Stachel zu erarbeiten und mich damit herumzuschlagen. Was es also eigentlich mit diesem merkwürdigen Roten Oktober auf sich hat und was ich eigentlich von ihm halten soll, zwischen Eisenstein-Pathos und Hotel-Lux-Grauen. Zwischen Sternstunde der Menschheit und hätten sie es doch bloß gelassen. Meine Liebste, Carmen, die viel klüger ist als ich und nur leider öffentlichkeitsscheuer, meint dazu, das Ganze ist doch ganz einfach. Gut, dass die Bolschewiki die Revolution gemacht haben, blöd, dass sie sie nicht besser gemacht haben. Das ist unbestreitbar wahr, aber vielleicht zu salomonisch. Vielleicht besteht die Wahrheit genau darin, diese beiden gegensätzlichen Gedanken zugleich zu denken und festzuhalten. Dass die Oktoberrevolution ein Geschichtszeichen war, im Kantschen Sinne, also was Kant über die Französische Revolution gesagt hat, ein Ereignis, das, obgleich sich materiell gar nicht so viel ändert oder das, was sich jedenfalls geändert hat, auch spurlos wieder verschwinden kann, doch trotzdem danach alles anders ist, weil die Idee nur einmal in der Welt ist, dass die Verdammten dieser Erde sich tatsächlich gegen ihre Unterdrücker erheben können, dass das eine reale Drohung ist. Und dieses Zeichen haben ja zumindest die Unterdrücker durchaus verstanden und zum Teil bis heute jedenfalls besser als die Unterdrückten. Ein Geschichtszeichen also einerseits und andererseits eben zugleich ein Trauma, nämlich die Erfahrung, dass gerade der lauteste Versuch der Befreiung nicht einfach aufgrund individueller Defekte oder weil die geschichtliche Situation es determinierte, sondern eben Kraft ihrer eigenen Dynamik tatsächlich in ein namenloses Grauen, in die stalinistische Konterrevolution und dann danach in eine Dacia-Provinzialität mit einigen zusätzlichen Goldmedaillen enden kann. Und soweit erstmal. Dann fangen wir wieder bei Frank an. Du hast jetzt 5 Minuten Zeit, um sagen nochmal Reaktionen auf die anderen Sprecher zu geben. Vielleicht, also ich versuche es auch in der Reihenfolge einfach. Vielleicht als erstes damit, die Analyse, dass Marxismus zur Ideologie wird, die du genannt hast, kannst du dann auch machen, soll das heißen, ja. Man findet ja sowas am Anfang auch von Staat und Revolution. Ne? Also das beginnt ja damit, dass er sagt, ganz erstaunlich, alle sind heute Marxisten. Ne? Und dann ne, nicht lachen steht dann da. Also ich weiß nicht, was im Russischen da steht. Also kein Witz. So, alle beschreiben sich so. Und dann versucht Lenin Kriterien dafür einzuführen, was diese Marxisten, die gar nicht Marxisten sind, aber sich darauf beziehen, von wirklichen Marxisten unterscheidet. Nämlich, und Lenins Unterscheidungskriterium ist, dass die machen ökonomische Analyse, das finden die alles super, die sind auch ganz doll kritisch und all das Zeug. Aber die eine Sache, die sie nicht verteidigen, ist die Diktatur des Proletariats. Ja, von dem Lenin glaubt, die muss man in gewisser Weise verteidigen, wenn man Marxist ist. Oder man ist kein Marxist, muss ja jetzt auch nicht schlimm sein, aber zumindest ist man dann kein Marxist. Aber das Interessante daran, was da passiert, ist, dass es irgendwie eine eigentümliche Aneignung und Reifizierung des signifikanten Marx gibt, des Namens Marx. Ja. Und das scheint ja, also und ich habe mich gefragt, wie sich das eigentlich verhält. Das ist ja eine eigentümliche Form von Ideologiekritik, die das vernotwendigt. Ja, also eine Form, also ne, die ist irgendwie Kritik an den eigenen, in den eigenen Reihen. Da würde mich interessieren, wie sieht das eigentlich, also wie, ist das nicht ein relativ guter und relevanter Punkt, den man machen kann und in dem man in gewisser Weise Lenin mit Trotzki ganz gut verbinden kann in der einen oder anderen Weise. Ich gehe weiter vor, Lenin macht ab 1917 immer ein Argument und das habe ich mich gefragt, wie man sich dazu verhält, ausgehend von einer Verteidigung der Notwendigkeit der parlamentarischen Partei, nämlich dass Demokratie die demokratische Form eine der perfidesten Herrschaftsformen sein kann. Das ist eine Analyse, die Lenin 1917 immer wieder artikuliert. Das heißt, das Problem ist eben nicht, was man so Müntefering's Raubtierkapitalismus nennt oder so, sondern bedeutet auch notwendigerweise, um Handlungsmöglichkeiten zu stiften, Nachdenken über die politische Form, ja, also über die politische Organisationsform. Und die Demokratie, also und das ist Lenins Kritik, die er immer wieder artikuliert. Jetzt kann man sagen, die ist falsch, aber ich würde das ganz gerne auf den Tisch legen, dass wir darüber sprechen, dass die Demokratie Massenpartizipation suggeriert, aber nur um in sehr perfider Weise wirkliche Massenpartizipation zu ermöglichen. Ja, also irgendwie tatsächlich von notwendig, dass man, also Lenins Kritik in the long run ist, das ist auch eine Staatsform, das ist das Problem daran. Aber die Demokratie als Staatsform funktioniert sehr spezifisch, weil sie suggeriert Freiheit, freie Wahl heißt es ja auch und so. Ja, aber sie macht de facto was anderes. Das heißt, sie ist in gewisser Weise die endlich gefundene politische Form, um ein ökonomisches System zu verteidigen oder sich verteidigen zu lassen, die in gewisser Weise viel problematischer ist als andere, ja, weil sie nicht mehr nach Autorität riecht und Autoritarismus und dem Ganzen. Aber das macht sie eben in ihrer Effektivität umso problematischer. Und letzter Punkt, finde ich ganz überzeugt, die russische Revolution, also finde ich ein gutes Argument zu sagen, das ist ein Geschichtszeichen. Kant spezifiziert das ja dann so, dass er sagt, die Revolution ist eine, die sich nicht vergisst. Und er sagt irgendwie, das Geschichtszeichen, das führt er ja so aus, hat drei Effekte. Und er nennt das, glaube ich, Signum, Demonstrativum, irgendwas anderes und Prognostikon. Was denn das zweite? Egal. Also es hat, irgendwas wurde demonstriert, das zeigt das Zeichen. Und das weist in gewisser Weise, so ist das bei Kant, auf eine Zukunft hin. Und für Kant heißt das, dass die Geschichte der Menschheit irgendwie besser wird. Und jetzt die Frage, also die russische Revolution als Geschichtszeichen, würde man das, also impliziert es das auch? Also kann man optimistisch natürlich so sagen, je nachdem, welchen Maßstab man anlegt, vielleicht so. Ja. Das glaube ich, ja, und damit grüße ich. Ja, wie gesagt, also ich denke tatsächlich, dass das aber für gerade diesen Sachverhalt, wenn man davon spricht, eben sowas, also dass der Marxismus zur Ideologie geworden ist oder natürlich nur, ihm wurden halt die gewissen Zähne gezogen, um dann auch in der entsprechenden Weise zu funktionieren. Das ist ein Kampf um einen bestimmten Diskurs dann wieder auch, der ja auch jenseits der Sowjetunion geführt worden ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass hier die Überlieferungen und das Werk von Trotzki einen wichtigeren Stellenwert in unserem Zeitalter haben als Lenin. Und das liegt aber nicht daran, dass irgendwie jemand die jetzt ausspielen möchte und sagen möchte, also Trotzki, der war ja so toll oder was, oder, sondern er hat einfach, wenn man so will, das Privileg gehabt, schönes Privileg, den Niedergang dieser ganzen Revolution eben noch zu analysieren und dafür eine, wenn man so, ich würde sagen, eine immanente Kritik, also eine Form von einem marxistischen Standpunkt aus, eine immanente Kritik zu entwickeln. Ja, zu deinem Punkt, also ich teile deine Analyse der Linkspartei sozusagen auf jeden Fall. Es ist auch richtig und gut, dass es solche, also wenn das ist nicht das Problem, und ich denke auch genau da, da ist auch wichtig so zu schauen, man muss eben mit dem umgehen, was da ist, und man sieht, also es macht überhaupt keinen Sinn, finde ich, Mosaiklinke zu verteufeln oder sonst etwas, sondern man muss erstmal versuchen, diese Phänomene zu verstehen, man muss verstehen, also wie kam es zu einer gewissen Transformation, also genau das gilt, das Gleiche gilt auch für die sogenannten postmodernen Denker und so, also es macht überhaupt keinen Sinn, sie auszuschließen aus dem marxistischen Diskurs, sie gehören da rein, aber das führt zu weit, jetzt hier aus einer philosophischen Perspektive zu sprechen, darum bin ich jetzt auch nicht hier. Ja, spezifisch jetzt eigentlich, zum letzten Beitrag habe ich jetzt kein Statement oder so. Ah, wunderbar. Also dass Lenin die parlamentarische Demokratie als perfide bezeichnet hat, und so wissen wir ja natürlich alle. Andererseits war er ja selbst ein großer Idealist im Sinne seiner Vorstellungen, wie eine Rätedemokratie eben zu verwirklichen ist. In diesem Sinne war Lenin auch kein paternalistischer Onkel, der gesagt hat, ich erziehe euch alle doch, ihm war klar, wie, dass er gewisse Sachen umsetzen möchte, und das lässt sich nun mal am besten in einer Diktatur machen, aber er war keineswegs eben jemand, der zum Beispiel irgendwelche Diskussionen innerhalb der Partei und sonstigen Sachen nicht ernst nahm. Also in diesem Sinne kann man Lenin nicht einfach zu einem Feind der Demokratie machen. Was die bürgerliche Ausgestaltung betrifft, ist es möglicherweise ja auch richtig tatsächlich, dass die bürgerliche Demokratie das alles ja, in etwas Niedliches verwandelt, was völlig ungefährlich ist. Ein Film wie Der junge Karl Marx einfach mal in die Kinos jetzt uns eben anbietet, dass wir uns den schauen können und dann ein bisschen der Revolutionsromantik frönen. Es hat ja keine Angst vor dem Kommunismus und so weiter. Andererseits wissen wir aus der historischen Erfahrung, dass er besser ist als eine militante rechte Reaktion, die dich totschlagen will, wie in den Faschismen, wie das, was man in rechtsautoritären Ländern erlebt, wie das, was eben Putin in Russland macht. Es ist einfach besser für jede linke Praxis. Es hat sich nie in irgendwelchen innerhalb der Faschismen, innerhalb der Regime, der Reaktion irgendwas Linkes gebildet. Indessen konnte die Sozialdemokratie zum Beispiel, die in Deutschland Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gerade mit dem Freikorps totgeschlagen hat und die dementsprechend folgerichtig zum linken Flügel des Faschismus erklärt wurde, in Frankfurt das EFS ermöglichen. Und später hatte die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Stiftung nach Friedrich Ebert benannt, ja einiges an trotzkistischer Literatur herausgebracht. Die Bücher von einem Roman Rostolski kamen daraus und einiges andere wurde, weil sie die Notwendigkeit sahen, gegen den bösen Sowjetbolschewismus vorzugehen, haben sie dann dementsprechend auch dem Trotzkismus gewisse Möglichkeiten eingeräumt. In diesem Sinne kann man das, was zum Beispiel ein in Franco-Spanien war, das gleichzeitig zum Beispiel nicht so ohne weiteres möglich, so etwas rauszubringen. Zweitens muss man sich eine parlamentarische Demokratie natürlich leisten können. Parlamentarische Regimes unterscheiden sich in der Hinsicht von autoritären Regimes, dass sie relativ stabil sind, dass die es erlauben können zu sagen, wählt das oder das, es kommt nichts Schlimmes dabei raus, also für die systemrelevanten Sachen. Dementsprechend, das kann Putin zum Beispiel nicht, weil er Angst haben muss, dass dann irgendwelche westhörigen Menschen an die Macht kommen. Das kann die chinesische Modernisierungsdiktatur nicht machen, das können die Europäer machen. Die Südkoreaner konnten das erst nach einer ganzen Weile machen und das ist eben ein Zeichen des, Demokratie ist ein Zeichen des Wohlstands, nicht der Wohlstand, eine Folge der Demokratie. Und wenn die Sowjetunion hinreichend Kapital gehabt hätte, also wir Historiker arbeiten nicht mit dem Kontrafaktischen, glaube ich durchaus, dass sie die Möglichkeit hätte, das Rätesystem eben besser, freier zu betreiben, weil die Bevölkerung ja dann zufrieden wäre, wenn man genügend Kapital akkumuliert hätte, dass der Lebensstandard besser wäre als in den USA. Warum denn auch nicht? Also das wäre dann ohne weiteres möglich. Und die andere Sache zur Sowjetunion, dass sie eben dieses graue Triste für die linken Funktionäre war im Osten in der ganzen Zeit. Also einerseits ist es natürlich wahr, dass man das gerade auch ja durch die Tatsache, dass die Leute im Osten schlechter lebten als im Westen, die Bevölkerung quasi zu dem Schluss kommen musste oder auch die Linken kommen mussten. Wir wollen einen Sozialismus, aber der muss ganz anders sein als diese drüben, das einte Anarchisten, Trotzkisten und alle möglichen, dass die russische Revolution irgendwann mal auf dem Weg in die menschliche Glückseligkeit war und das nun irgendwann falsch abgebogen wurde. Die einen sagen 17, die anderen sagen 28, wieder andere sagen 56 und die letzten sagen dann 85 bei der Perestroika. Aber andererseits das kann man zum einen eigentlich schlecht sagen, was wäre, wenn wäre und wer jetzt wen verraten hat. Das ist tatsächlich eine veraltete Debatte. Aber was wichtig ist, dass die Sowjetunion, also die Angst vor der Sowjetunion tatsächlich den Arbeiterbewegungen der westlichen Staaten eine gewisse Möglichkeit in die Hand gab, also beziehungsweise dazu führte, dass die führenden Klassen tatsächlich Angst vor ihnen hatten, sie ernst genommen haben, gedacht haben, wir können die nicht einfach so zusammenschießen, denn das hat der Zar 1905 gemacht und das gab ein Problem und dann war der Zar irgendwann selbst tot. Und dass gerade auch die Brutalität der Revolution, also die Tatsache, dass die Bauern dann die ganzen eigentlichen Landeigentümer alle aufgeknüpft haben, die hatte auch mit dazu geführt, dass so etwas wie Franklin Roosevelt's New Deal oder unsere progressive Betriebsverfassung, die jetzt leider irgendwann, also und die ganzen Errungenschaften der Sozialdemokratie überhaupt möglich waren, das gehört auch zur Geschichte, glaube ich. Ja, bei dem letzten würde ich dir natürlich sofort zustimmen. Bei dem anderen bin ich mir nicht so sicher. Ich fange mal einfach direkt an, weil du sagst, naja, wenn die Sowjetunion mehr Kapital akkumuliert hätte, wobei ich jetzt nicht genau weiß, als Sowjetunion oder als Sowjetunion akkumuliert, schwer als Sozialismus Kapital zu akkumulieren, oder es stimmt irgendwas nicht, oder sozusagen mehr vorgefunden hätte, als im Zarenreich akkumuliertes. Aber dann ist natürlich irgendwann die Frage, naja, das stimmt natürlich, je besser die Verhältnisse sind, desto einfacher ist es mit der Revolution und die besten Verhältnisse für die Revolution sind, wenn es allgemein Reichtum gibt und alle Menschen aufgeklärte Kommunisten sind. Das Problem ist nur, dass es dann natürlich gar keine Revolution mehr braucht, sondern es gehört so ein bisschen zum Begriff einer Revolution, dass sie unter beschissenen Bedingungen stattfindet. Und deswegen ist es mir immer so ein bisschen zu einfach zu sagen, naja, war ja alles so, Verhältnisse waren ja so furchtbar, mehr konnte nicht rauskommen. In der Tat, die Verhältnisse waren furchtbar, aber genau das macht es ja notwendig, sich zu überlegen, wie kommt man besser und sinnvoller aus ihnen raus. Ich lasse jetzt die Frage, was ich von der Linkspartei halte, weg, weil dann kommen wir ganz woanders an. Möchte aber doch darauf verweisen, dass die Argumentation, solange gerade irgendwie nichts geht, ist es ja besser, wenn man so ein paar gute Taten tut im sozialdemokratisch-reformistischen Sinne, zwar irgendwo seine Wahrheit hat, in Klammern, wenn es doch die Linkspartei dabei bewenden ließe, Klammer zu, möchte doch aber sagen, dass Lenin das ein bisschen anders sah, also gerade als er das Gefühl hatte, nichts geht mehr, 1914, als die Zweite Internationale zusammenbrach, hat er eben nicht gesagt, naja gut, dann gucken wir jetzt mal, dass wir wenigstens ein paar kleine Verbesserungen durchsetzen, sondern was er gemacht hat ist, jetzt lese ich erstmal Hegel. Und mir liegt das näher. Ich glaube, es kommt tatsächlich für die Verbesserung der Verhältnisse mehr raus, wenn die Leute sagen, jetzt lese ich erstmal Hegel statt, jetzt engagiere ich mich aber in der Linkspartei. Und das Dritte, die Frage mit dem Geschichtszeichen, heißt das die Geschichte besser? Aber das ist tatsächlich eine ziemlich knifflige Frage. Das stimmt, also Kant hat das natürlich als empirischen Beweis sozusagen dafür gesehen, dass es diese allmähliche Verbesserung des Menschengeschlechtes gibt. Und das ist natürlich eine Frage, sind wir eigentlich in einer besseren Situation 2017 als 1917? Und einerseits könnte ich natürlich sagen, naja, guck mal an, 1917 Russland, das war wirklich ein Land in totaler Gesellschaftszerrüttung, also wirklich vor einem Zivilisationszusammenbruch stehend oder ihn schon erlitten habend. Und im Vergleich dazu geht es uns heute wunderbar. Und andererseits könnte man natürlich so wie du argumentieren und sagen, na, der hatte das gut, da wollten die Leute ja noch was und kamen direkt und musste kaum irgendwas machen. Und in dem Sinne sind wir heute eigentlich in einem viel zerrütteteren Zustand, weil es sozusagen, gar nicht mehr die Vorstellung gibt überhaupt von Leuten, die sich zusammenschließen, um wirklich mal die Herrschaft abzuschütteln. Insofern glaube ich, ja, man darf Geschichtszeichen dann doch wiederum nicht ganz so einfach lesen als Verweis auf ein stetiges Verbessern, sondern ich würde es eher als eine Potenz lesen, nämlich in dem Sinne, wie ich es vorhin dran gedacht habe, dass Kant das ja auch begreift, als empirischen Beweis dafür, dass Freiheit möglich ist. Das heißt, das, womit mit Kant immer rumtüdelt, dieses einerseits ist ja alles in der Natur kausal und andererseits, das muss ich immer so denken und alles ist sozusagen dadurch auch determiniert und andererseits muss ich aber auch zugleich und nebeneinander eine zweite Sphäre denken, in der Freiheit möglich ist. Und die sieht er dann ja tatsächlich empirisch in so etwas wie der Französischen Revolution verwirklicht. Und in diesem Sinne, und ich glaube, da kommt man tatsächlich mit dem, was ich an Lenin dann eigentlich auch am interessantesten finde, weiter, sozusagen in der Bruch, im Bruch mit dieser Kette der Kausalitäten, wo ein Ereignis das nächste determiniert, in Lenins ungeheurem Misstrauen gegen alles, was sich sozusagen organisch, naturwüchsig von selber entwickelt, und deshalb Hegel dem Interesse daran, eben tatsächlich herauszuspringen aus einem solchen Zustand, eine neue Qualität herzustellen, die sich eben nicht unmittelbar von dem Vorangegangenen ableiten lässt. Das wäre das, woran ich beim Geschichtszeichen denken würde. Und das wäre sozusagen das, was ich denke, was zu aktualisieren wäre, nicht im Sinne von irgendwie die Rezepte nochmal anwenden und die Schlachten von damals nochmal schlagen. Und ein ganz kleines letztes Wort noch. Zu dem Elend der damaligen Verhältnisse gehört natürlich auch, das darf man nie vergessen, ganz wesentlich das deutsche Elend dazu. Denn die Frage, warum war eigentlich 1923, 24 die Sowjetunion so isoliert, war ja, weil das, worauf alle gesetzt haben, das deutsche Proletariat kommt als nächstes dran und macht das, das halt nicht gebacken gekriegt hat. Und das hat natürlich viel mit diesem Land zu tun, viel mehr als eigentlich mit den russischen Verhältnissen selber. Deswegen war aber natürlich die Isolation auch real und ich glaube, man verbrämt sozusagen das, wenn man sich vorstellt, dieses ganze Sozialismus in einem Land war nur irgendwie Komfortwunsch und man hätte das doch mit ein paar Entscheidungen ganz anders machen können. Nein, die Niederlage in Deutschland und damit die Isolation war schon real. Ja, vielen Dank. Wir eröffnen dann mal die Diskussion für das Publikum. Ich weiß, wollen wir ein Mikro rumgeben vielleicht, dass die Fragen besser zu verstehen sind? Oder? Ja, ich würde es dann rumgeben, ja, wenn es jemand rumgeben will. Ja, danke erstmal für eure Beiträge und Vorträge. Ich habe zwei Fragen, eine direkt an dich, Frank, zu was du, weil du hast das am Ende deines Inputs gesagt, politisch durcharbeiten, was das für dich jetzt konkret bedeutet, politisch durcharbeiten. Und vielleicht daran am Anschluss noch an alle, sozusagen, Eric Hobsbawm teilt ja sozusagen ein ins das lange 19. Jahrhundert, das für ihn bis 1917 geht und das kurze 20. Jahrhundert, das mit 1917 beginnt und 1989 aufhört. Und weil du Ergebnisse und Perspektiven genannt hast von Trotzki, darin sagt er, das 19. Jahrhundert ist nicht umsonst vergangen, stellt sich für mich die Frage, was hat uns das 20. Jahrhundert zu lehren? Hat es den Erfahrungen des Marxismus im 19. Jahrhundert irgendwas hinzuzufügen oder sind wir dadurch schlauer geworden? Das wäre meine Frage. Danke. Ja, anschließend an die Frage von Sebastian, ich glaube, es passt gerade ganz gut. Vielleicht erst antworten? Oder? Ja, wir können auch erst, aber ich glaube, die Frage passt eigentlich ganz gut dazu, weil ich eigentlich nur noch irgendwie einen Punkt da anfügen würde, weil also wir hatten ursprünglich für das Panel noch jemand von der International Bolshevik Tendency eingeladen, einer als orthodox trotzkistisch verbrämten Gruppe. Und deren Punkt ist immer wieder zu wiederholen, dass die ursprünglichen Lehren von 1917 sind, dass das Proletariat eine unabhängige Partei braucht, dass es sich nicht in Multiklassenformationen bewegen darf. Und das ist auch der Punkt, den Trotzki, deswegen orthodox, trotzkistisch, in Lehren des Oktober macht. Meine Frage wäre, ihr habt viel über die Diktatur des Proletariats geredet. Es scheint mir so, dass die ersten drei Sprecher ein positives Verständnis davon haben. Lars Quadfasel, glaube ich, nicht so. Meine Frage wäre, was ist mit der eben benannten Lehre, dass das Proletariat eine unabhängige revolutionäre Partei braucht? Ist das was, was uns heute noch herausfordert? Ist das was, was eine Aufgabe für die Linke ist oder nicht? Ja, Frank. Okay. Also ich fange mal an. Also in gewisser Weise glaube ich, also das politische Durcharbeiten, in gewisser Weise macht das Lenin selber, also nämlich in dem Bezug auf das, und das hat sofort mit der zweiten Frage, glaube ich, irgendwie in gewisser Weise, also nach dem 20. Jahrhundert und dem ganzen Zeug zu tun, denn immer wieder ist das, deswegen habe ich das kurz genannt, die endlich gefundene politische Form, nämlich die Pariser Kommune, das Paradigma. Ja? Also da, das funktioniert ganz ähnlich wie, das, wie ein Geschichtszeichen. Da ist eine Form gefunden, die mit einem spezifischen Problem einhergeht. Nämlich, also mit einem zweifachen Problem. Nämlich, die ist zeitlich total beschränkt. Ja, die wird einfach zerschlagen irgendwann. Und die lässt sich nicht räumlich ausdehnen. Ja, also wie ne, verallgemeinert man dieses Modell. Und Lenin versucht auf diese Probleme, das heißt auf diese spezifischen Probleme, die durch die Erfahrung der Pariser Kommune in die Welt gebracht wurden, eine Antwort zu finden. Eine politische Antwort. Und ein Name dafür ist Partei. Ja, weil die Partei in der einen oder anderen Weise das ermöglicht, eine territoriale Ausdehnung, eine räumliche Ausdehnung eines Modells zu sichern und auf Dauer stellt. Also Stabilität eines, also die Sowjets sollen das leisten, eine bestimmte Organisationsform auf Dauer zu stellen. Das heißt, Zeit und Raum zu organisieren. Und jetzt, aber das ist so, geht's halt mit Geschichte manchmal, kommt diese Antwort mit Problemen eigener Natur daher, scheint mir. Und diese Probleme, deswegen hatte ich das kurz gesagt, irgendwie, ne, dass bestimmte Bürokratisierungstendenz und so weiter heute irgendwie überall auftauchen, diese Probleme scheinen mir nicht erledigt. Und was ich sagen wollte, dass man sich diese Probleme in der einen oder anderen Weise zu eigen machen muss. Also die Frage stellen, was heißt das eigentlich? Also das, und dafür braucht man sowas wie, glaube ich, irgendwie ein genaues, und das heißt auch, ich bin kein Historiker, aber ein historisch-spezifisches irgendwie Verständnis von dem, was da irgendwie passt, also was da und ab wann das irgendwie tatsächlich problematisch wird. Ja? Also ab wann tauchen, weil Lenin sieht das 1918 zum Beispiel schon relativ deutlich, es gibt Bürokratisierungstendenzen, redet davon immer, ja, wir brauchen irgendwie eine Form von Organisation ohne Bürokratie, jetzt gerade nur geht das nicht. Ja, also so. So, und das scheint mir, also, und wogegen sich das unter anderem richtet, ich meine, vielleicht ist das hier irgendwie in offene, also Ohren sind eh, aber Augen und alles Mögliche gesprochen eh, ist gegen, wie soll man sagen, eine bestimmte Form von Revolutionsmode, ja, also die Revolution ist immer so, das findet man irgendwie toll, so verändert sich auch Zeug und ist auch irgendwie ganz geil, Leute kommen zusammen und so, aber das ist selber irgendwie, das scheint mir zu wenig zu sein, das zu sagen, sondern tatsächlich die Probleme, die da auftauchen und tatsächlich, also in der Frage, wie stellt man das räumlich und zeitlich auf Dauer? Und die Partei ist eben eine problematische Form, wie man da sehen kann. Ja? Eine sehr hochproblematische Form. Und das hat was, und jetzt nur noch anderthalb Sätze vielleicht, das hat, glaube ich, was mit der Frage der Diktatur des Proletariats zu tun. Also in gewisser Weise ist das ja ein Versuch zu sagen, man hat, das ist das, was Lenin 1917 Doppelherrschaft nennt, man hat zwei Optionen. Entweder es gibt die Diktatur der Bourgeoisie oder die Diktatur des Proletariats. Andere Optionen gibt es gar nicht. Alle, die was anderes sagen, missverkennen die Situation, in der man gerade ist. Ja? Also die muss man dann ausnahmsweise durch Krieg, Leute bewaffnet, bla bla bla, all so ein Zeug. Ja? Und, aber das ist, soll ja nicht die Form sein, in der das beständig so weitergeht. Das ist ja nicht das Modell, sondern das ist ein historisch-spezifisch konjunkturelles Modell. Das ist nicht die Antwort par excellence. So, aber in dieser Situation ist das nötig. Und dann kann man sich fragen, also und dann stellen sich solche, glaube ich, Vergleichsfragen, sind wir heute in so einer Situation? Also lässt sich das eigentlich objektiv sagen? Ja, die endlosen Debatten, muss es den Leuten nur richtig scheiße gehen, damit endlich Revolution passiert? Ja, ist das so? Also, und warum machen die das nicht endlich in Afrika? Oder wo auch immer, ja, wo es denen scheiße genug gehen sollte. Also diese Form objektiver Analyse scheint mir da irgendwie keine Antwort drauf zu sein. Ich will nur noch mal nachhaken. Also würdest du so gewissermaßen dann sagen, dass, also ich will die Frage noch mal aufgreifen von Sebastian, dass konkret durcharbeiten in deinem Verständnis dann wäre tieferes oder gewissermaßen der Situation adäquates Verständnis der Partei zu erlangen als allererstes? Ich meine, man kann ja, also ich glaube, man kann in gewisser Weise sehen, dass die Probleme, die in Russland auftauchen, in anderer Art und Weise in China auftauchen, ja, modifiziert in China auftauchen. Und ich glaube, man kann auch sehen, dass bestimmte Sachen, die da passiert sind, ein Versuch waren, nicht nur das, aber sicherlich auch ein Versuch waren, mit diesem Problem zum Beispiel eine Verselbstständigung, Bürokratisierung und so weiter, irgendwie umzugehen. Ja, also und zum Beispiel die Kulturrevolution unter anderem Versuch war irgendwie mit Mitteln der Partei das Parteiformat irgendwie zu sprengen. Ja, also die Massenbewegung da irgendeine Form von Massenbewegung zu integrieren. Das ist total schiefgegangen und zwar grausigst. Ja, aber das versuche ich zu sagen. Also und jetzt scheint mir keine Antwort darauf zu sein, ja damit, also so Flat Horizontalism, das gibt es ja auch, ja, also damit stellt sich braucht man die Organisationsfrage nicht mehr zu stellen. Das könnte ja eine Form von Antwort sein. Ja, die wollten das einfach zu sehr organisieren, müssen irgendwie auf die kairotischen Momente setzen oder, wie soll man sagen, ne, irgendwie das leninistische Modell, also Massen sind organisiert in Klassen, Klassen werden organisiert durch Parteien, Parteien werden geführt, ne, wir haben eine Führung. So. Dieses Modell ist einfach invalidiert, so, weil ne, das alles, wir brauchen einfach nur Massenbewegung. Das scheint mir, also das wäre ja eine Option, die auch manche Leute daraus ziehen, das scheint mir irgendwie gar nicht auf der Höhe des Problems zu sein. Und das meine ich mit dem, also politisch durcharbeiten heißt, diese Probleme, wenn man sich für Emanzipation nicht von einem selber nur am Samstagabend interessiert, sondern für irgendwas, was man auf Dauer stellt und was kollektiv sein soll, irgendwie ein Problem, das man sich zu eigen machen muss, worauf man eine Antwort haben muss. Das meinte ich, warum irgendwie eine bestimmte Form, wie soll man sagen, Revolution gut zu finden, also so wie Karneval gut finden ist. Ja, vor allem überhaupt das Problem einer Partei von Organisationsstrukturen, von gewissen Ordnungen, die damit mit einhergehen und dann letzten Endes auch von bürokratischer Degeneration sind natürlich ein Problem. Aber also die Sache ist eben, Trotzki selbst sagt ja auch in seinem Artikel Stalinismus und Bolschewismus, sagt er auch ganz klar, also dass der Stalinismus aus dem Bolschewismus hervorgegangen ist. Er sagt nur nicht, dass er notwendig hervorgegangen ist, sondern sozusagen als eine Art thermidorianische Verneinung. Das ist so ein Begriff, den er öfter verwendet und damit meint er eben, ja, dass es sozusagen Machtkämpfe gab innerhalb dieser Struktur und sich eben diese sozusagen Instanz durchgesetzt hat und gleichsam auf das, was errungen worden ist, gesetzt hat und eben sozusagen das, was neu erwirtschaftet worden ist, selber sich in die Tasche gesteckt hat. Und jetzt ist halt nur die Frage, ob man mit dieser Abstraktion kommt und sagt, so in Revolutionen steckt schon von vornherein sowas drin, so eine Ordnung, die sich immer sozusagen danach entfaltet und immer mit Notwendigkeit fliegen Revolutionen auf die Fresse. So. Und das ist natürlich schon, wenn man so will, in umgekehrter Weise so ein Geschichtsdeterminismus. Also deswegen wäre ich da halt auch vorsichtig. Natürlich kann man 1917 nicht wiederholen, einfach. Ich würde da vielleicht auch an dem Kierkegaard'schen Begriff eine Wiederholung appellieren. Eine Wiederholung ist sozusagen immer etwas ganz Neues, ja, was in der Geschichte in gewisser Weise auftaucht. Und ich würde das gar nicht so in diesem Fortschrittsparadigma sehen, sondern tatsächlich auch den Begriff der Notbremse eher nehmen. Also die Revolution erscheint mir besonders auch 1917 eher als eine Notbremse zu sein, als ein kontinuierlicher Fortschritt an Betracht des Krieges und so. Interessante Frage, was lehrt uns das 20. Jahrhundert oder im Gegensatz zum 19. Jahrhundert? Engels hat, soviel ich weiß, die Pariser Kommune noch als Diktatur des Proletariats bezeichnet. Trotzki widerspricht dem. Er sagt, die Pariser Kommune war keine Diktatur des Proletariats an sich. Was auch ein bisschen komisch klingt, was soll es denn sonst gewesen sein? Aber worauf er hinaus will, ist eben gerade der Unterschied, dass die KPdSU die Errungenschaften der KPdSU auf der ökonomischen Ebene waren die Verstaatlichung der Produktionsmittel, das heißt, sie haben die Eigentumsform nicht unangetastet gelassen. Die Pariser Kommune hat die Eigentumsform in keinem Moment sozusagen wirklich verändert. Und das gilt auch für die planwirtschaftlichen Elemente. Nur ist dann eben der Fehler sozusagen, um das zu wiederholen, nicht dann sozusagen das Ende der Revolution bekannt zu geben und so wie das die KPDSU-Leute gemacht haben später, also vom Ort der befreiten Menschheit auszusprechen, ja, sozusagen. Das hat ja fast schon was, Theologisches, wenn man so will. Also sozusagen von diesem Ort aus bestimmt man sozusagen, spricht das Wahre, spricht das Richtige und die ganze Welt hat sich nach diesem Ort zu richten, sozusagen. Das ist sozusagen da, wird der Marxismus zur Herrschaftsform, genau in diesem Moment. Und das wäre natürlich zu beachten, dass diese Form, die da im 20. Jahrhundert entsteht, in der Sowjetunion, eine andere ist wie die Pariser Kommune. Auch eine Wiederholung der Pariser Kommune, aber sozusagen vielleicht im Kierkegaardschen Sinne etwas vollkommen Neues, eben etwas durchaus Fortschrittlicheres, was natürlich dann auch umso größer, auf gut Deutsch gesagt, auf die Fresse fallen muss vielleicht. Ja, das ist sozusagen, ich lasse gerne dieses Muss weg oder auf die Fresse fallen kann und da tatsächlich in der Geschichte auf die Fresse gefallen ist. Partei, selbstverständlich, aber auch hier ist sozusagen das Problem, was viele Leute dann immer haben, wenn sie sagen, ja, da ist ja die Partei und die beutet den Staatsapparat aus, dann haben wir ja dann eigentlich einen Staatskapitalismus. Leute, die so argumentieren auch, die unterschätzen eben auch, also die argumentieren auch in gewisser Art und Weise von einem vulgärökonomistischen Paradigma heraus, weil die Partei ist nicht einfach losgelöst vom Proletariat als Schicht, sie hat Elemente, teilweise die vorzüglichsten Elemente des Proletariats inne gehabt, also die Leute, die Funktionäre geworden sind oder die Leute, die guten Ausbildungen hatten, also diese ganzen, es gibt diese Schichten, es ist nicht so einfach, also die politische Sphäre oder wenn man so will, dieser traditionelle Überbau hat eine gewisse Eigendynamik und er steht in Wechselwirkung zur Basis und wirkt genauso auf die Basis ein und genau aus dem Grund kann man auch sagen, und da würde ich auch vielleicht dem hier so ein bisschen widersprechen, natürlich ist es immer einfach, so ein bisschen dieses hätte, würde, wenn und aber, das ist schon klar. Aber es ist schon schwierig, wenn man sich die Geschichte so betrachtet, ob man sagen kann, die Geschichte ist so notwendig, also der Film der Geschichte ist so notwendig abgerollt, wie er abgerollt ist. Also das minimiert letzten Endes auch die Kraft oder die Gewalt, die Entscheidungen von Leuten in Führungspositionen haben. Und ich denke, dass das durchaus nicht so ist. Und ich denke, dass in diesem Sinne die Theorie von Trotzki sehr plausibel ist und etwas Wichtiges in den marxistischen Diskurs hineinträgt, was man bei dieser total katastrophalen Sekundärliteratur, die ja auch wirklich durchforstet ist von ideologischen Kämpfen, ja, auch untergeht, dass man Trotzki dafür erstmal wieder ihn sozusagen lesbar machen muss. Ja. Das ist in dem Kontext auch wichtig. Und das war es jetzt mal so von mir. Naja, was wir davon lernen können, ist natürlich auf der einen Seite eben diese starke Konzentration eben auf die politische Sphäre. Also da kann man, das ist schwer positiv zu formulieren, da gebe ich dir recht. Und was man auch natürlich lernen kann, dass tatsächlich, dass diese Idee zumindest mal von einem, also wie es Trotzki auch bezeichnet, Übergangsstadium sozusagen, dass man in gewissem Sinne planwirtschaftliche Elemente installiert und Eigentumsformen in die Hand nimmt, dass man dadurch einen großen ökonomischen Fortschritt machen kann, das hat er ja in Verratene Revolution auch gezeigt. Natürlich kann man jetzt einwenden, und das sehe ich auch als richtig so, man kann einwenden, wieso Übergangsstadium? Da muss man ja vom Sozialismus her denken. Und wenn man den Sozialismus dann, man hatte ihn nicht, also wie kann man vom Übergangsstadium reden? Aber ich glaube, dadurch zeigt sich sowas wie eine Art revolutionärer Habitus. Man muss letzten Endes immer den Sozialismus setzen. Und wenn ich den Sozialismus setze, sozusagen als Ziel oder so, dann muss ich, wenn ich das sozusagen bewusst bin, dass er nur Gesetz ist, als Idee, dann muss ich mir auch bewusst sein, dass selbst die französische Revolution nicht abgeschlossen ist. Ja? Also man muss ja in diesem Paradigma noch weitergehen. Dann hatten wir auch keine französische Revolution. Und heute reden wir von der französischen Revolution, von einer großen internationalen Sache. Von der russischen Revolution lernt man nicht so, aber gerade weil die russische Revolution gescheitert ist. Ja? Und darum wird sie sozusagen auch der Diskurs so geführt als eine Revolution von ein paar, was weiß ich, von Halbmongolen, Lenin und solche Sachen, die man da in der Zeit stark diskriminierend, hat man ja diesen Diskurs aufgemacht. Da ist der Barbar Lenin und da ist der große Humanist Marx. Und man hat zum Beispiel immer vergessen, dass Marx zum Beispiel die Erschießung der Geiseln und so in der Pariser Kommune befürwortet hat und solche Sachen. Und auf der einen Seite hat man Lenin, die ganzen Sachen, die er als Fortschritte begriffen hat, hat man eben sozusagen rausgezogen und ihn als Barbar dargestellt. Also ich glaube, da kann man schon ansetzen, dass man das ist was Neues, was völlig Neues, eben dieses, dass dieses Proletariat die Macht ergreift. Und wäre aber auch immer jetzt dann darüber zu reden, das führt aber zu weit, was die Diktatur des Proletariats ist, was sie ausmacht. Anscheinend sind es ja nicht nur ökonomische Errungenschaften oder eine ökonomische Basis, aber es ist klar, dass dazu auch ein politisches Bewusstsein, dass es das dazu braucht, weil sonst wird man die Eigentumsfrage auch nicht stellen. Also, aber es ist, ja. Ja, Anton Last, möchtet ihr noch antworten? Ja, auf jeden Fall. Also durchaus. Also ich würde vielleicht nur daran erinnern, dass die Februarrevolution, wie wir alle wissen, auch massiv auf die Fresse geflogen ist. Also die, also nicht die Februarrevolution, die Französische Revolution. Die große Französische Revolution ist mächtig gescheitert. Es gab Meere von Blut, es gab am Ende transformierte sie sich in ein Imperium, das dann Krieg gegen die ganze Welt geführt hat und letztendlich wieder von einer Restauration der Monarchie abgelöst wurde. Also, und in dem Sinne ist vielleicht die Erinnerung und der Vergleich mit der Französischen Revolution. Wir fragen uns nicht, ob die Französische Revolution hätte erfolgreich sein können, ob die jetzt plötzlich da eine Demokratie aufbauen hätten können, so die total gut wäre und bis heute weiter bestanden hätte, ohne irgendwelche Anpassungsmöglichkeiten. Dieses hätte, wäre, wenn, interessiert uns ehrlich gesagt gar nicht. Wir sehen Demokratien heute, die ganz selbstverständlich existieren. Und in diesem Sinne ist so die Absage an dieses historische Alternativdenken, wenn nur Stalin nicht wäre, wenn nur die Kronstadter Matrosen nicht erschossen wären, wenn nur Chruschtschow nicht das Andenken Stalins besudelt hätte oder wie auch immer, je nachdem, wo man steht, wenn man dem ruhig entsagt, also da kann uns eigentlich trösten, dass die künftigen bürgerlichen Revolutionen nach der Französischen Revolution alle relativ blutarm verliefen und deutlich erfolgreicher waren. Von daher müssen wir uns nicht an diese verlorenen Möglichkeiten klammern. Dann zum Bürokratismus, der von Lenin und universell verdammt ist. Und ich bin vielleicht in diesem Sinne ein bisschen unorthodox, dass ich Kraft einschlägiger Erfahrung, jahrelanger Arbeit in verschiedensten Kontexten doch zu dem Schluss kommen muss, dass Bürokratismus vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Also ich meine, wenn es in der KPdSU das Recht für die linke Opposition festgeschrieben worden wäre, wenn sie ein Parteischiedsgericht gehabt hätten und deren Möglichkeiten, ihre Meinung zu äußern, verteidigt worden wären, wäre das vielleicht gar nicht so blöd verlaufen, als wenn die überstimmt worden sind und dann rausgeflogen sind und danach alle umgebracht worden sind, weil Stalin der bessere Netzwerker war. Denn wo sich keine formellen Hierarchien befinden, bilden sich halt informelle Seilschaften, die dann eben so jemand wie Stalin benutzen kann, um seine Gegner auszumanövrieren. Stalin war im persönlichen Umgang einfach offensichtlich der geschicktere Mensch als Trotzki, der trotz seiner Berühmtheit sehr viele Feinde sich geschaffen hatte, während Stalin eben tatsächlich es geschafft hat, Menschen für sich zu gewinnen und dementsprechend eben Trotzki ausmanövrieren konnte. Und zuletzt auch die bürokratische Klasse. Wenn ich mir das in Russland anschaue, was da an bürokratischer Klasse lief, diese lächerlichen Dachas, die Geschichte, dass die Tochter Brezhnevs irgendwo in Amerika sich eine Jeans geholt hatte und sie dann in Russland wieder verscherbelt hatte, irgendwie weil sie dann Kohle bekommen hat. Wenn ich mir anschaue, welche Paläste die jetzige herrschende Klasse in Russland, also die jetzige Nomenklatura Russlands, Putin, Medvedev und so weiter, was die sich alles leisten und das mit dem vergleiche, welchen bescheidenen Wohlstand sich irgendein Honecker da mit seinem DSP-furniertem Zeug da irgendwie so in seinem in seinem Häuschen da irgendwie so gegönnt hat. Das ist doch wirklich schwer, die jetzt als die große unterdrückende Klasse zu sehen, wenn der Anteil des Einkommens, den sie für sich abzwacken, im Vergleich zu dem, was sich die herrschenden Klassen im Westen gönnen, eben so mickrig ist. Also selbst wenn man die ganze Bürokratie auf einen Schlag in der Sowjetunion komplett enteignet, an die Wand gestellt, erschossen hätte und danach genuine Rätedemokratie aufgebaut hätte, ja sicherlich ein Konjunktiv, hätte es rechnerisch nicht gelangt, dass man auf dem Niveau wäre, wo der Westen ist, und die Leute wären immer noch unzufrieden und hätten das System rätedemokratisch abgeschafft. Und das muss man auch sehen. Das sind alles übrigens Lehren aus dem 20. Jahrhundert, die uns theoretisch weiterbringen sollten. Die wichtigste und beste Lehre aus dem 20. Jahrhundert war 1914. Da haben wir gesehen, dass die Auswahl tatsächlich ist zwischen Kommunismus und Barbarei, dass wir tatsächlich eben der Fall der Profitrate tatsächlich katastrophale Lösungsansätze herbeiführen kann, die wir eben erlebt haben gesellschaftlich, und dass es manche Zeiten gibt, wo man zwar wichtig erstmal Hegel liest, aber dann vielleicht doch irgendwann Hegel weglegt, einen Zug steigt, hinfährt und Revolution macht, so irgendwie, wenn die Zeiten das erfordern, und eben oder eben zu seiner Zeit an seinem Ort eben das Möglichste macht, um das zu erhalten, was irgendwie noch ein zivilisiertes Leben für ein paar Jahre weiter ermöglicht, je nachdem, was einem vernünftig erscheint. Also, danke. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen knapper halten, alle in den Antworten. Nee, also ich habe es die Runde noch stehen lassen, damit hier noch möglichst mehr Fragen kommen, aber vorher noch Lars, bitte. Genau. Einmal darf ich auch noch ganz ausführlich. Nein, ein bisschen das Beispiel der Bürokratie, was du angeführt hast, zeigt natürlich das Problem, wenn man Herrschaft tatsächlich nur als in diesem Sinne als Herrschaftssubjekt und unterdrücktes Subjekt denkt und nicht eben auch als ein gesellschaftliches Verhältnis. Ja, in der Tat hat die Bürokratie relativ ärmlich gelebt, und das kann man, könnte sogar sagen, ich meine, wenn es schon Herrschaft gibt, dann sollen sie wenigstens vorführen, was es an menschlichen Möglichkeiten gibt, und nicht so leben. Erstmal vielleicht zur Frage des 20. Jahrhunderts. Ich würde natürlich sagen, das 20. Jahrhundert hat gelehrt, dass man es möglichst schnell verlassen sollte, weil es einfach ein Jahrhundert der Katastrophen war und eins, was gerade mit dem größten Fortschritt einhergeht, was also den Begriff des Fortschritts selber problematisch gemacht hat. Das ist eine Lehre und vielleicht aber auch eine, auf die man gerne verzichtet hätte, weil eine Welt, die Auschwitz nicht kennt, natürlich eine bessere ist. Was das 20. Jahrhundert auch gelehrt hat, ist, und damit setze ich vielleicht nochmal einen Kontrapunkt zu dem, was ich vorher meinte mit dem Geschichtszeichen, ist natürlich auch, dass eine Revolution, die verloren geht, nicht einfach wieder den Status quo ante wiederherstellt, sondern tatsächlich die Welt schlechter, weil die Menschen dümmer macht. Wer von der Idee der Befreiung noch nie etwas erfahren hat, für den kann das eine neue Perspektive sein und was aufmachen. Wer aber die Idee der Befreiung schon einmal erfahren hat und dann ihr Scheitern erfahren hat und sich also mit diesem Scheitern arrangieren muss, für den ist es natürlich eine geradezu übermenschliche Anstrengung, dieses Scheitern nicht irgendwie zu rationalisieren, zu ideologisieren, sich also in der Niederlage irgendwie einzurichten. Und das ist natürlich etwas, was wir das ganze 20. Jahrhundert immer wieder erlebt haben, zuletzt als die Farce der 68er, die dann alle irgendwie Kanzleramtsberater wurden. Insofern wäre vielleicht die Lehre aus dem 20. Jahrhundert, dass es alles immer schlimmer wird, ohne dass es je besser gewesen wäre. Zur Frage der Partei und der Diktatur des Proletariats, naja, ich würde jetzt sagen, braucht das Proletariat eine autonome revolutionäre Partei? Es hat ja Angebote bekommen. Ist ja nicht so, dass die Leute nicht irgendwie ziemlich viel Mühe reingesteckt hätten. Offensichtlich wollte es nicht. Was das für die Zukunft heißt, das ist natürlich das ist die Frage, aber offensichtlich bedeutet jetzt erstmal einfach wieder eine Kaderpartei schaffen nach Leninschem Strickrezept. So. Das klappt zumindest nicht als voluntaristische Veranstaltung. Wenn etwas sozusagen bewahrenswert ist an der Idee der Partei, dann wäre das gerade das, denke ich, wofür Lenin gerade besonders kritisiert wird, nämlich die Idee des das berühmt-berüchtigte Hereintragen von Klassenbewusstsein ins Proletariat. Das wird ja so als von anarchistischer, linkskommunistischer Seite immer so als das Misstrauen gegenüber dem Proletariat beschrieben. Man könnte aber sagen, naja gut, das Misstrauen ist ja auch völlig zu Recht, denn das Proletariat ist ja erstmal Produkt von Herrschaft, von Unterdrückung, von Depravierung. Also es ist nichts wesenhaft Gutes und Not und Elend lehrt erstmal nichts Kluges. Es braucht also sozusagen eine Instanz des anderen, die so die zukünftigen Revolutionäre aus ihrer naturwüchsig vorgezeichneten Bahn, das berühmte trade-unionistische Bewusstsein, herausschleudert. Und in diesem Sinne, als eben diese Instanz des anderen, des Bruchs, ist natürlich der Gedanke der Partei, diese Idee der Partei unbedingt zu bewahren, in welcher Form sie sich dann wieder umsetzt, das ist die zweite Frage. Was ich von der Diktatur des Proletariats halte, ist auch immer so ein bisschen so eine etwas akademische Frage, weil sie sich gerade akut so schrecklich wenig stellt. Und auch hier würde ich wieder sagen, Diktatur des Proletariats eben im Sinne einer Mystifikation einer bestimmten empirischen Gruppe von Menschen, als die durch ihr Schicksal als die besseren, einsichtigeren, klügeren, besseren Gesetzten, ist natürlich grober Unsinn. Und ich glaube, eines der Probleme der Sowjetunion war natürlich auch, dass es in gewisser Weise, ich schreibe das in meinem letzten Konkretartikel, auch zu den merkwürdigsten Erfahrungen für mich, wenn ich sozusagen die Debatten nachvollziehe, gehört, wie sicher sich die Leute waren, naja, wenn das Proletariat erst einmal an der Macht ist, ob durch Räte, dann läuft schon alles von selber. Weil nur das wird ja dann irgendwie auch alles machen, was in seinem Interesse ist. Und die Kombination aus Fabrikdisziplin und proletarischer Partei, die wird schon richten und so viel mehr Gedanken muss man sich nicht machen. Und wenn irgendwas falsch läuft, dann ist es, das sagen dann ja die Linkskommunisten immer am lautesten, dann liegt es daran, weil noch nicht genug Proletarier an Machtpositionen sind. Also als diese Form der Fetischisierung, wer einmal an der Werkbank stand, steht immer auf der richtigen Seite, halte ich davon in der Tat nichts. Wenn aber Diktatur des Proletariats meint, Proletariat als tatsächlich erstmal die durch nichts anderes bestimmten als depravierte, eben nicht nur verelendete, sondern auch verächtliche Wesen, wie Marx es schreibt, die aber sich mit dieser Verächtlichkeit, ihrer eigenen Verächtlichkeit nicht mehr abfinden wollen. Und B, die sozusagen nicht im Namen von der Geschichte oder so etwas agieren wollen, sondern wirklich im eigenen Namen. Das heißt, die Verantwortung für das Tun nicht an irgendeine große Autorität, den Weltgeist, die vorgegebene Abfolge der Gesellschaftsstadien oder sowas delegieren will, sondern tatsächlich sozusagen im eigenen Namen die Revolution verantwortet und damit auch immer im Bewusstsein, wie furchtbar das Ganze scheitern kann. In dem Sinne ist natürlich, würde ich sagen, Diktatur des Proletariats, das ärgert die richtigen Leute. Okay, wir haben mehrere Fragen gehabt. Erstmal hier rechts vorne eine, dann Hanna. Genau. Ich wollte eigentlich eine Frage stellen an alle Sprecher, weil in Vorbereitung auf dieses Panel hier in Frankfurt habe ich das Panel, das wir organisiert haben, in Chicago gelesen Und da waren drei Diskutanten drauf, die eigentlich, zwei davon sind ältere Generationen als sie alle, sind so aus der 68er Generation, und sie sind immer wieder auf die Zweite Internationale zur Sprache gekommen. Auf die Bedeutung der Zweiten Internationale für die russische Revolution, für Lenin etc. Und ich wollte euch fragen, weil zum Beispiel wurde gerade gesagt, dass von Lars, dass Lenins Parteikonzeption, dass es Lenins Parteikonzeption war, aber die Parteikonzeption von Lenin war relativ, war Common Sense in der Zweiten Internationale gewesen von Kautsky. In Was tun zitiert Lenin einen ganzen Paragraph über Kautsky mit dem traditionistischen und dem sozialistischen Bewusstsein, wo Kautsky genau diesen gleichen Punkt macht. Zum Beispiel da in der Theorie also es Überschneidungen gab, genauso zu Anton, dass die Massen einfach Brotland Frieden wollten, einfach so. Ich glaube, das unterschätzt auch die Bedeutung der ganzen Propagandaarbeit im 19. Jahrhundert der Zweiten Internationalen. Deswegen wollte ich fragen, was ich sehr interessant finde, dass ihr das gar nicht angesprochen habt, inwiefern seht ihr eine Bedeutung in der Arbeit, in der Theorie und Praxis der Zweiten Internationalen für die russische Revolution, und wenn ja, worin besteht diese Bedeutung? Okay, diesmal kürzer. Also die Bedeutung der Zweiten Internationale ist natürlich nicht zu unterschätzen. Die Popularisierung der marxischen Schriften und eben die sie betrieben haben und überhaupt die Idee dessen, dass man das eigentlich, dass sie überhaupt diese Ziele formuliert haben, die 1914 dann eben mit Pomp, an denen sie dann scheiterten. Also das ist natürlich wichtig. Also diese Internationale war sicherlich ein großer Vorteil für die Menschen. Nur können wir natürlich nicht zu ihr zurück. Also es ist ja, damals hat man die Wissenschaft der Geschichte quasi entdeckt gehabt, und heute sind wir in einer ganz anderen Situation, und die Menschen werden das einem nicht ohne weiteres abkaufen. Also wir können nicht eine genauso wie wir eine Partei einfach aus dem Boden stampfen können, kann man auch eine Internationale aus dem Boden stampfen, und eben die hatte sich auch aus Gründen in ihrer Zeit ergeben. So, ich sag noch einmal ganz kurz, ja, du hast natürlich recht, dass Lenin sich in Was tun auf Kautsky beruft, aber man muss natürlich auch vom Resultat her betrachten, und dann kann man sagen, die Idee, dass das Misstrauen gegenüber dem Proletariat, wie das so formuliert wird, ist halt mit dem Namen Lenin verknüpft und nicht mit dem Namen Kautsky. Vielleicht hat das was zu tun, dass der eine das dann doch ernster genommen hat als der andere, der dann gerne irgendwie den freien Austausch der Meinung im Parlament lieber hatte. Okay, dann hier vorne war noch eine Frage erst. Ja, und dann. Hallo. Wir haben ja gerade über die Lehren der Oktoberrevolution gesprochen. Was mich interessieren würde, ist, was sich daran anschließt, inwiefern die Oktoberrevolution eigentlich die marxistische Linke verändert hat. Also nicht nur im Hinblick darauf, dass es Spaltungen gab und dass sich unterschiedliche Gruppen entwickelt haben, sondern auch im Hinblick auf die Sicht der Linken auf ihre Perspektive und die Sicht der Linken eigentlich auf sich selbst. Also wir versuchen ja eigentlich irgendwie als Teil unseres Projektes zu verstehen, was die gegenwärtige Linke ausmacht. Und von daher würde mich interessieren, was ihr glaubt, inwiefern die Oktoberrevolution und das, was danach kam, dazu beigetragen hat, dass wir an dem Punkt stehen, an dem wir jetzt stehen. Also zumindest, glaube ich, hat sie irgendwie sehr fundamental, also das habe ich ja gerade schon mal erwähnt, bestimmte Dinge klar gemacht und Probleme aufgeworfen, die, glaube ich, vorher nicht so klar waren. Also das taucht auf, wenn auf einmal 1917 geschieht dann später, de facto wird das auch beschlossen, Umbenennungen total notwendig werden. Ja? Also man darf das Ding, irgendwann kann man noch sagen, wir nennen das Sozialdemokratische Partei. Bis dieser Name, weil der Name der Sozialdemokratie so problematisch wird, gar nicht mehr funktioniert. Ja? Also eine Zeit lang funktioniert das noch, solange man sagen kann, ja, aber mit Sozialdemokratie meinen wir eigentlich Folgendes und nicht, was die anderen, die sich auch Sozialdemokraten nennen, damit meinen. Ja? Das passiert ebenso, also und das passiert nahezu mit allen. Das ist, glaube ich, was, also zumindest Lenin ist sehr aufmerksam, was das angeht. Das passiert mit Slogans, mit bestimmten Losungen. Ne? Die werden, das ist Lenins Begriff dafür, zur Phrase. Die werden einfach immer wieder benutzt, kontextunabhängig, ohne Analyse, ohne irgendwas. Das heißt, es gibt, und das versuche ich zu sagen, weil das später zum Beispiel relativ bestimmtes Element wird, und zwar in problematischer Weise, sowohl in Stalin als auch im Rahmen der Kulturrevolution. Es gibt interne Reifizierung in der, soll man sagen, in der Linken, in der kommunistischen Bewegung, in so, ja. Und das ist erstmal ein Problem, weil die zu erkennen, ist gar nicht so einfach. Das ist ein Problem, was in der einen oder anderen Weise irgendwie schon in der Französischen Revolution auch auftaucht, ja, also wer ist wirklich revolutionär? Und dann ist die Antwort darauf nur diejenige, der also eine revolutionäre Gesinnung hat. Das Problem ist, revolutionäre Gesinnungen lassen sich sehr schwierig nur überprüfen. Ja, also Robespierre wird an einer Stelle sagen, an einer Stelle zum Beispiel in der berühmten Rede sagen, jeder, der auch überhaupt nur einmal an dem, was wir hier tun, gezweifelt hat, ist schuldig. Ja, also was ich versuche zu sagen, ist, dass selbst solche Signifikanten wie Marx, solche Signifikanten wie Sozialismus, solche Signifikanten wie Linke, nicht per se, und das scheint mir eine der konstitutiven Lehren, irgendwas politisch Richtiges, Angemessenes oder Gutes heißen. Ja, davon kann man nicht ausgehen. Und ich bin mir selber zum Beispiel gar nicht so sicher, also um jetzt auch mal einen größeren Batzen hinzuwerfen, ob Linke ein guter Begriff ist. Also ich wäre da nicht so überzeugt von, ehrlich gesagt. Da würde ich mich anschließen. Ich würde einmal noch ergänzen, dass vielleicht der Bruch wirklich ein Niveau gesetzt hat, von dem es sich abzustoßen lohnt. Es würde also die ganze Tradition des westlichen Marxismus und der neuen Marx-Lektüre und die Bedeutung des Fetischkapitels und die ganze kritische Theorie wahrscheinlich nicht geben, ohne den Bruch zwischen SPD und KPD entlang der Oktoberrevolution und dem Verzweifeln dann der Leute daran. Ich meine, das Institut für Sozialforschung war zum Beispiel ein Think Tank der KPD, ursprünglich als Think Tank der KPD intendiert. Und dann sind die Leute halt daran verrückt geworden, wie wenig die KPD irgendwie wirklich Think Tanks haben wollte. Aber sozusagen, daran lohnt es sich überhaupt erst zu verzweifeln. Vielleicht kann man es so sagen. An der SPD lohnt sich das nicht. Ich wollte noch hinzufügen, vielleicht bei dem anknüpfen, auch was du so ein bisschen gesagt hast. Also zum einen ist auf jeden Fall durch das, was da passiert ist, eine ungeheure, auch dann auch Stichwort 60er und so, das hat eine extreme Diskursverschiebung auch gegeben. Das heißt, viele Dinge hat man, wenn man so will, die kapitalistische Gesellschaft dann einfach gefressen. So. Die sind dann auch ein für alle Mal weg. Also sozusagen ein gewisser Diskurs, mit dem man noch agieren konnte, mit dem man politisch agieren konnte und so. Das ist alles natürlich brüchiger geworden. Und ich glaube aber auch zum einen, dass es auf der Seite der Linken selbst ein großes Problem ist. Also ich habe im Archiv in der Uni Jena, da wo ich übrigens promoviere, nicht in Frankfurt, da habe ich im Archiv gesehen, zum Beispiel gibt es eine Menge von marxistischen Analysen. Ja? Aber das Problem ist, die gehen meistens, also fast jede Arbeit geht irgendwie von einer Prämisse aus. So. Also die eine Seite der Arbeiten geht meistens davon aus, zu sagen, so hat so einen defensiven Charakter, so wir wollen gucken, so wie die Konterrevolution entsteht oder was die Außenwelt, was sich da so entwickelt in der kapitalistischen Gesellschaft, in der post-sowjetischen Gesellschaft so, und wollen das irgendwie dadurch lösen. Und die anderen sind oft so, dass sie halt sagen, so wir untersuchen jetzt so irgendwie so marxistisch, so als Marxisten, so dieses, was da passiert ist, so, aber es wird schon gesetzt, dass es gescheitert ist. Also es wird nie versucht, tatsächlich, also ich habe wenig solche Sachen gesehen, auch im akademischen Bereich, die in der Soziologie, auch gerade in der Soziologie halt, die empirisch arbeitet oder so, dass man versucht, einen Gesamtkontext aufzumachen und wirklich verstehen zu wollen, dass man sich wirklich mal die Mühe macht und sagt, was ist denn da genau passiert, dass man genau mit Zahlen arbeitet, dass man sich genau das mal anguckt. Das gibt es eigentlich gar nicht so oft. Von daher bildet Trotzkis Arbeit, Verratene Revolution, eine der großen Ausnahmen, die nämlich versucht auch noch mit Zahlen zu arbeiten. Und mich scheint das eher so, oftmals Verantwortung nach außen zu schieben oder sich selbst zu diskreditieren. So. Und das kommt dann eben dazu, um als Letztes noch zu sagen, das kommt dann eben auch dazu, dass es solche kleinen Grüppchen gibt, so, die sich selbst genügsam irgendwie hinsetzen und erklären so, dass die Welt so furchtbar antimarxistisch ist oder so, ne, und ihren Hegel-Lesekreis veranstalten. Und zum anderen gibt es halt noch solche Grüppchen, die dann sozusagen irgendwie brettet den Regenwald und so, und aber alles andere ist schon totalitär. Und das müsste man auch wieder aufsprengen. Und, ja. Ja, und dann gibt es auch noch dritte Grüppchen, die dann so tun, als könnten sie eine Partei sein. Aber zu der anderen Angelegenheit. Ich glaube, das Wichtige ist, was die Oktoberrevolution tatsächlich verändert hatte, ist, sie hat jeden revolutionären Marxisten gezwungen, konkret zu werden. Also sie warf die Frage auf, wie hältst du es mit Oktoberrevolution, wie hältst du es mit den Taten der Bolschewiki, wie hältst du es mit zunächst Kronstadt und dann den ganzen anderen Sachen. Also das hat jeder Bolschewik musste jeder revolutionäre Marxist, also über die Spaltung zu den Sozialdemokraten hinaus, musste erstmal antworten, musste seinen Sozialismusentwurf an dem real existierenden messen tatsächlich. Das war die eine wichtige Veränderung. Und es ist auch heute noch so tatsächlich, dass die marxistischen Gruppen und alle möglichen Parteien und Bewegungen versuchen, ihren Marxismus tatsächlich an Lenin zu messen, anstatt eben Lenin als einen Theoretiker unter vielen zu sehen. Das hat selbstverständlich auch jede revolutionäre Perspektive verändert. Und auch die reformistischen Marxisten mussten ihrer Zeit die Fragen beantworten, inwieweit sie eben tatsächlich etwas anderes erreichen wollen, als das, was in der Sowjetunion dann verwirklicht wurde. Also dementsprechend war das tatsächlich ein riesiger Umbruch, in dem Praxis anschaulich wurde. Okay, ich habe jetzt noch mehrere Fragen gesehen. Also es sind jetzt vier Fragen, ich weiß nicht, ob wir alle noch machen wollen. Hinten war jedenfalls eine, die würde ich noch jetzt dran nehmen wollen, ja, und dann vielleicht noch eine und dann langsam aber auch zum Abschluss, also sehr, sehr kurz fassen. Ich versuch's ganz kurz zu machen, bevor ich einen anderen Aspekt in Frage stelle, ob man nicht wert wäre, darüber wenigstens zu philosophieren. Bevor ich diese Frage stelle, möchte ich eine Bemerkung für heute Abend machen. Ich glaube, ich war vor 28 Jahren oder vielleicht also 27, genau, kann ich nicht jetzt sagen, war ich hier in der Uni gelernte Zeit und Raum ist relativ, sagt man, hier hat sich nicht viel räumlich geändert, aber in meiner Zeit wäre mindestens zwei Frauen auf dem Podium gewesen und das finde ich, jede Bewegung, der Welt verbessern will, wenn die Frauen nicht dabei sind, sind zum Scheitern verurteilt, weil die Männer neigen sehr schnell zum Schluss Diktatoren zu werden, denke ich mal jedenfalls. Meine Frage wäre, Sozialismus ist gescheitert. Wenn der Trotzki statt Stalin da wäre, ob es mehr Erfolg hätte und so weiter, kann man viel hätte daraus machen. Das hat bestimmt zeitliche und räumliche historische Gründe. Aber die Frage wäre für mich auch so, nicht zu vergessen, was hat in der Zeit seine Konkurrenz, nämlich die Kapitalismus, getan? Hat sie es nicht dazu beigetragen, mit seinen ungeheuerlichen Möglichkeiten an Sozialismus zu knabbern und das alles darauf gesetzt hat, dass es kaputt geht? Das sehen wir mindestens jetzt, seitdem es keine Konkurrenz mehr gibt. Es wird alles für die Mittelschicht, Unteren und Arbeiter immer schlimmer. Die Einkaufskraft wird immer weniger. Die Menschen müssen besonders in anderen Ländern, wir leben ja über unsere Natur, auf unserer Natur und auf im westlichen Teil dieser Erde auf Kosten von anderen Ländern, die viel mehr leisten müssen. Was hat Kapitalismus dazu beigetragen? Das muss man auch in dem Sinne auch mindestens darüber ein bisschen philosophieren und sagen, was der Antwort dafür wäre. Dankeschön. Ja, wer möchte darauf antworten? Klar, also der hat einiges dazu beigetragen, dass es schief gegangen ist. Also das war ja nicht so, also Lenin sagt Februar 1918 an einer Stelle, ja, da führt er den Vergleich an, der dann später irgendwie bei Mao immer wieder auftaucht, dass der Tiger des Imperialismus, also der Tiger, war mit was anderem beschäftigt und deswegen, ne, hat er gerade nicht hingeguckt nach Russland und deswegen ist das passiert und das war ein glücklicher Moment. Aber wenn man die beiden miteinander vergleicht, ist die eine Seite ein Haustier und die andere eben ein Tiger. Ja, also, und das ist ein ziemlich fundamentales Problem. Und also wurde ja schon angesprochen, dass also eine bestimmte Form von Isolation, die kam eindeutig von außen. Also 1918 verteidigt, behauptet, versucht Lenin sehr stark zu machen, dass man jetzt gerade das macht, was er ein paar Monate vorher, wofür Leute permanent angegriffen hat, nämlich Vaterlandsverteidigung, weil man jetzt erstmal einen Moment, in dem die Revolution irgendwie siegreich war, das irgendwie stabilisieren muss und natürlich das Interesse auch von der anderen Seite, also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, riesengroß war, das sich nicht stabilisieren zu lassen. Und der Krieg, also das ist auch da klar, der war absolut sicher. Ja, also klar, aber also es ist ja auch nicht so, also wenn das eine einfache Situation ohne Gegner gewesen wäre, dann, also, dann wäre es einfach Dummheit gewesen. Ja, klar, aber also in gewisser Weise wird die Situation nicht einfacher. Ja? Also es gibt keine Easy-Revolution in gewisser Weise und dazu braucht man sicherlich eine Bestimmung des Gegners und so weiter. Aber natürlich, ja, das war eine Niederlage, aber jetzt scheint mir absolut entscheidend, das war auch eine Niederlage an eigengesetzten Maßstäben, die es da zu erfüllen galt. Also ein letzter Satz, 1918 früh schreibt Lenin einen ganz beeindruckenden Text, der heißt, wie soll man den Wettbewerb organisieren? Und er sagt, im Kapitalismus gibt es gar keinen Wettbewerb, ja? Weil das alles zu Monopolbildung tendiert. So, ja? Da gibt es gar keinen richtigen Wettbewerb. Das heißt, wir müssen zum allerersten Mal, jetzt haben wir die Voraussetzung, wirklich einen Wettbewerb, also fast so wie den Kapitalismus ernst nehmen, ja? Beim Wort nehmen. Die reden immer von Wettbewerb und sagen, wir verhindern das. Nö, jetzt machen wir mal richtig Wettbewerb. Nämlich darum, wie man Wettbewerb organisiert und wie wir das organisieren wollen und das ganze Zeug. Ja, warum ich das erzähle, habe ich jetzt wieder vergessen, aber das ist auf jeden Fall in diesem Wettertext. Okay, möchte noch jemand darauf antworten? Sonst hatten wir, Jerzy hatte selbst eine Frage zunächst. Bitte. Meine Frage ist, weil das Vertragte an der Oktoberrevolution ist ja, dass sie anders als jetzt die Pariser Kommune oder andere Revolutionen, 48, 1905, dass sie nicht die Bedingungen schafft für einen wie auch immer gearteten Fortschritt, der danach passiert. Also es ist nicht ein Moment, in dem man sagt, okay, es hat gescheitert, wir lernen aus diesem Scheitern und das vergrößert unsere Möglichkeiten für politische Praxis. Sondern die Oktoberrevolution führt eigentlich in eine historische Sackgasse und zwar eine Sackgasse, die, aus der niemand so richtig raus weiß. Und zwar nicht nur die Linke und auch nicht nur die Marxisten, sondern die irgendwie breite, irgendwie scheint fast schon so irgendwie universalgeschichtliche Bedeutung hat, nämlich dadurch, dass es keine Universalgeschichte mehr gibt. Und meine Frage ist, was bedeutet es, mit dieser Sackgasse umzugehen? Und gibt es eine spezifisch marxistische Art und Weise, eine Antwort darauf zu finden? Und falls ja, was macht das mit dem Marxismus selbst? Also wenn er aus einer Theorie des sozialen Fortschritts zu einer, zu einer Deutung von sozialer Regression wird? Dann höre ich damit auf. Ja. Danach. Also ein Scheitern ist ja immer in gewisser Weise immer eine Sackgasse erreichen. Ja. Also und wenn das, also was sonst? Also oder das kommt einfach blöd von außen. Ja. Also Entweder man stolpert, ja, und also dann, oder jemand schubst ein. So, und manchmal ist es beides. Aber also in gewisser Weise heißt Scheitern, glaube ich, tatsächlich irgendwie was erreichen. Und das hat was zu tun mit der vorherigen Frage irgendwie über den Status des 20. Jahrhunderts. Also in gewisser Weise glaube ich, dass Sackgassen so lange Sackgassen sind, bis man irgendwie eine Lösung darauf findet. Ja? Also deswegen habe ich das, diesen Marx-Hinweis, die endlich gefundene politische Form. Ja, also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das war vorher nicht so klar. Das war einfach nicht klar vor der Pariser Kommune. Und wenn man und jetzt glaube ich, dass man auf dem Problemhorizont, und das heißt die Sackgasse ernst nehmen, auf dem Problemhorizont dessen, was da schief geht, sprechen muss. So. Und wenn man das nicht macht, so lange läuft man einfach Gefahr, immer noch in Kategorien des 20. Jahrhunderts zu denken. Ja, dann ist die Partei die Antwort oder und so weiter. Und ich glaube, das kann man machen, ja, das ist jetzt auch nicht moralisch verwerflich und so weiter, aber man adressiert dann einfach ein anderes Problem und eine andere Sackgasse. Also und entweder man sagt dann, diese Sackgasse ist nicht meine Sackgasse, aber dann ne, begibt man sich in ein äußerliches Verhältnis. Und ich glaube, das würde das heißen, was heißt das für den Marxismus, dass aus einer internen, immanenten Perspektive an den Problemen, an denen da gescheitert ist, zu bemessen. Also so wie, habe ich ja gerade versucht zu sagen, Lenin über die Pariser Kommune spricht. Ja, woran ist das gescheitert, das auf Dauer zu stellen und auszudehnen? Das ist das Problem. Emanzipatorische Form von Selbstorganisation auszudehnen und auf Dauer zu stellen. Dafür gibt es eine Lösung. Die generiert Probleme, die sind massiv. So, das ist der Problemhorizont, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob ich die Prämisse der Frage richtig verstanden habe. Ist das denn wirklich ein anderes Scheitern? Also man kann natürlich sagen, klar, okay, die Pariser Kommune war was weiß ich, ich habe keine Ahnung, 60, 90 Tage, irgendwie sowas und die Oktoberrevolution waren 70 Jahre. Aber im Endeffekt weiß ich gar nicht, ob man bei dem einen sagen kann, das ist eine Revolution, aus deren Scheitern man sich hinsetzen kann, sagen, da sind die und die Fehler gemacht werden, nächstes Mal machen wir es besser. Und beim anderen ist es eine Sackgasse. Also da würde ich auch sagen, also, zum Beispiel Pariser Kommune war dann ja auch erstmal 50 Jahre ungefähr Revolutionfunkstille danach. Das war ja auch eine Niederlage, die Leute erstmal verdauen mussten. Zum Beispiel. Da ist ja auch nicht so, dass dann alles frisch, fromm, fröhlich irgendwie hinterher sofort, aha, die und die Fehler, so und zack, machen wir es besser, sondern das war ja auch, das war im Endeffekt ja auch eine traumatische Erfahrung, die ziemlich für Friedhofsruhe gesorgt hat über Jahre. Und gut, die Oktoberrevolution hat insofern ein bisschen das Pech, dass sie nicht gleich. Pech in Anführungszeichen, dass sie nicht gleich in Blut erstickt wurde und man deswegen ganz romantisch auf sie zurückblickt. So ein bisschen der Unterschied, was weiß ich, Che Guevara, Fidel Castro. Che Guevara hat sich vom Acker gemacht und ist dann in Bolivien als Märtyrer gestorben und Fidel Castro musste halt die Mühen der Ebenen organisieren. Und deswegen haben alle hat niemand Fidel-Poster und alle Che-Poster oder Schäfeuerzeuge, aber ist da wirklich ein Unterschied in der Sache drin, dass ich sagen würde, na das eine, daraus kann man nichts und das andere, das ist in dem steckt sozusagen drin, dass ich die Fehler analysiere und es beim nächsten Mal besser mache. Ich bin da gar nicht sicher. Ich würde sagen, es gibt einen sehr, sehr schönen Text von Lenin, den er sehr spät geschrieben hat, schon kurz vor seinem Tod, über das Besteigen hoher Berge, den ich nur jedem und jeder ans Herz legen kann, wo er genau beschreibt, wie es als Bergsteiger eben ist, wenn man den Weg zu einem Gipfel gesucht hat, auf dem noch niemand war und dann festgestellt hat, der Weg führt nicht direkt hin und man muss dann runterklettern und runterklettern ist total frustrierend und ist super gefährlicher und es fehlt einem der Schwung. Und dann sind da unten auch noch immer die ganzen Leute, die rumbrüllen, haben wir immer schon gesagt, wird doch nie klappen, warum versucht der Verrückte überhaupt da hoch, jetzt muss er runter. Und die anderen, die sagen, genau deswegen haben wir gesagt, überlegt euch das gut und wartet lieber mit dem Hochklettern und so weiter. Aber zum Glück wird der Kletterer ja so weit oben sein, dass er diese Stimmen gar nicht hört, denn sonst könnte er vielleicht die Konzentration in den Tritt verlieren. Und der Text besagt meines Erachtens genau das, okay, wir müssen einen neuen Anlauf wagen, das heißt, wir können auch nicht einfach die gleichen Rezepte nochmal wieder, bloß vielleicht mit ein bisschen besseren Menschen und integreren Leuten und etwas weniger Bürokratie oder irgendwas in Anschlag bringen, sondern nein, wir müssen schon nochmal wieder runterklettern und den neuen Weg suchen, aber das gilt heute erst recht und da ist man dabei und ich wüsste nicht, warum das sozusagen in der im Wesen etwas sehr viel anderes ist als anderes revolutionäres Scheitern. Jetzt ist das wieder ausgemacht. Ne? Also ich wollte schon dazu sagen, ich glaube schon, dass, also vielleicht um Zugeständnisse an den Veranstalter vielleicht auch zu machen, ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt. Und zwar, glaube ich, liegt der Unterschied zum einen darin, dass vom Marxismus, also von wenn man so sieht, von dieser marxistischen Bewegung aus oder von dieser revolutionären Bewegung aus selbst im Prinzip sowas wie der Generation und so weiter ausgeht, die doch im Verlauf des 20. Jahrhunderts irreversibel erscheint, weil eben sowas wie Partei und sowas immer mehr verloren geht. Und der springende Punkt, warum die Situation, glaube ich, auch anders ist, dass es eben eine Partei braucht, um das erstmal als Niederlage zu begreifen. Und zwar als, wenn man so will, als eine geschichtliche Niederlage. Und da hätten wir wieder den Punkt, als eine universalgeschichtliche Niederlage. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach Russland schaut oder so, das Paradigma über 1917 oder so, da ist 1917 sicherlich nicht als Niederlage gekennzeichnet, sondern so wie ich es verstanden habe. Also, und das ist eben der Punkt, dass es erstmal der Narrativ über 1917, also als Niederlage, und den hatten wir bei der Kommune, hatten wir sowas. Also da hatten wir sofort einen gewissen Diskurs innerhalb des linken Spektrums, die schon mal über diese Niederlage gesprochen haben. Und es war im Prinzip schon in der Hinsicht was anderes, dass es eine Niederlage war, die man tatsächlich dann noch mehr auf die Umstände und so weiter, wie das Marx auch gemacht hat, beziehen könnte. So. Nur ganz kurz. Also soweit ich den russischen Diskurs betrachten kann, wird 1917 in Russland genau wie 1991 durchaus als eine Katastrophe verstanden für die Staatlichkeit und für die Menschen. Ich würde jetzt eigentlich gerne noch eine Frage dran lassen und dann könnt ihr bei den Antworten irgendwie in den Antworten so eine Art Schlussstatement oder so mit einbauen. Frank, du musst, glaube ich, gleich gehen, ne? Du musst einen Zug erwischen, du kannst dann irgendwie als Erster antworten, wenn du überhaupt möchtest. Lukas, du hast dich gemeldet. Ja. Danke nochmal an alle Sprecher bis jetzt. Mich würde ein Datum, was jetzt nur, denke ich, soweit ich das mitbekomme, kürzlich von Jerzy angesprochen wurde, aber noch nicht so zentral, wie es vielleicht meiner Meinung nach stehen sollte, und zwar 1848 ansprechen. Mich würde interessieren, inwiefern man 1917 als Wiederholung mit Unterschied vielleicht von 1848 sehen kann, weil wir auch öfter jetzt irgendwie auf dem Panel die Frage von Unterdrückung, Herrschaft und Beherrschtsein und so weiter hatten. Meine Frage ist, sowohl Bewegung Richtung Auflehnung gegen Herrschaft, aber auch irgendwie Bewegung für Kommunismus gab es vorher, inwiefern ist sowohl Marxismus als auch dementsprechend 1917 eine Frage, die sich mit der Frage von Kapitalismus als Phänomen auseinandersetzt und vielleicht auch speziell, ich glaube, Diktatur des Proletariats hatten wir jetzt schon öfter, war ja auch 1848, denke ich, mit der Frage von dem 18. Primär irgendwie erstmals gestellt, also der Frage von Bonapartismus, inwiefern ist Bonapartismus ein Phänomen, was 1917 und vielleicht auch heute noch verfolgt? Also ich sehe die Ereignisse ganz unterschiedlich. Also 1917 gab es tatsächlich eine gut organisierte revolutionäre Partei, die die Revolution gemacht hat und danach einen Bürgerkrieg ausgefochten hat und eben ihre Revolution so gut wie sie es eben konnte verteidigt hatte. Also ich sehe da einfach die Parallelen nicht. Während 1948 in Frankreich, wie auch in Deutschland und überhaupt überall, eher spontane eben Aufstände gegen die Macht, eher mit Februarrevolution tatsächlich vergleichbar, wenn überhaupt eben stattgefunden haben, die dann die Bourgeoisie, die damals auch schwache, eben irgendwie mehr schlecht als recht aufgegriffen hat und versucht hat, in eine Umsetzung ihrer politischen Forderungen zu gießen, daran aber auf ganzer Front eigentlich gescheitert ist. Also von daher, es sind, also alle Ereignisse in der Welt, die Weltgeschichte wiederholt sich grundsätzlich nicht, aber diese Ereignisse sind sich meines Erachtens recht wenig ähnlich. Also wenn man vielleicht, ich bin mir auch nicht sicher, wie weit das jetzt trägt, da immer mit den Parallelen. Und weil wenn man eine suchen will, dann könnte man vielleicht sagen, dass das, was Marx im 18. Brumaire analysiert, nämlich die Unfähigkeit und der Unwillen der Bourgeoisie, sozusagen im eigenen Namen selbstbewusst zu herrschen, sich natürlich 1917 nochmal sozusagen viel drastischer wiederholt als die völlige Unfähigkeit des Bürgertums in Russland tatsächlich eine, was weiß ich, liberal-demokratische Ordnung zu eröffnen. Und man kann ja ziemlich sicher sein, wenn es keine Oktoberrevolution gegeben hätte, dann hätte es auf jeden Fall keine liberal-demokratische Ordnung in Russland gegeben, wovon heute Leute träumen, sondern entweder irgendwie so eine Schwarzhunderter-Diktatur oder ein Auseinanderfallen wie in China zu der Zeit in so einzelne Warlord-Regionen. Und diese Frage, wie kommt es eigentlich, dass die Bourgeoisie so verdammt unfähig ist, irgendwie einfach mal selbstbewusst zu herrschen, sondern immer irgendwie ihre Anachronismen wieder reinholen muss, irgendwelche Fürsten, Grafen, Kaiser, Könige oder die entsprechenden Darsteller und die Lumpenbourgeoisie, diese Suppenkasper, die dann sich da hinstellen und stattdessen, was weiß ich, Herrschaft inszenieren müssen. Die finde ich tatsächlich eine sehr interessante theoretische Frage, die ich aber dann wiederum viel grundsätzlicher, glaube ich, als nur ausgerechnet 1917 diskutieren würde, also tatsächlich mit dem Auseinanderfallen von politischer Herrschaft und ökonomischer Ausbeutung, mit der Frage, in welcher Form eben das Mehrprodukt angeeignet wird in der Gesellschaft und warum es sozusagen immer notwendig zum Bewusstsein gehört des Bürgers, dass er sozusagen sich als Einzelner erfährt, ihm seine Gesellschaftlichkeit irgendwie entfremdet, verdinglich gegenübersteht und er deswegen auch eben überhaupt gar nicht so richtig in der Lage ist, offensiv ein Klasseninteresse zu formulieren, sondern immer gleich in Fraktionen, Koterien und so weiter auseinanderfällt. Also ich finde die 18. Primärfrage super aktuell, aber ich würde sie eher an Trump stellen als an 1917. Das finde ich sehr interessant. Und also wenn man jetzt aus Lenins Perspektive guckt, dann, also Geschichte ist in gewisser Weise ein Kampfplatz, ja? Also scheint mir so. Und das heißt, also zum einen heißt das, dass man die Geschichte und geschichtliche Verläufe nicht einfach irgendwelchen anderen Leuten überlassen soll. Ja, das wollte, also die Darstellung des Scheiterns oder des Niedergangs der russischen Revolution kann man eben auch nicht einfach den Leuten überlassen, die einfach von vornherein sagen, das war doch zum Scheitern verurteilt oder die waren einfach nur blutgierig oder wie auch immer. Ja, so. Das sieht man schon bei der Französischen Revolution. Die schlimmsten Theoretiker sind die einfach versuchen zu sagen, das war gar keine Revolution, die haben eine Versammlung einberufen, ja, das war eine konstituierende Versammlung und da haben die das halt, ne, das war irgendwie maximal war das ein Putsch oder wie auch immer. Und das heißt, warum ich das sage, ist, wenn man sich anguckt, in welche Filiation, geschichtliche Filiation zumindest jetzt Lenin das stellt, was da gemacht wird, dann ist es die Französische Revolution, also er spricht immer wieder von der Unterscheidung, die er einführt. Es gibt Jakobiner mit und Jakobiner ohne Volk. Ja, die Jakobiner ohne Volk, das sind Worthelden, die labern nur irgendwie von Revolution, aber die meinen das nicht so. Und die anderen, die versuchen tatsächlich das, was Mao später eine Massenlinie nennt, irgendwie zu entwickeln, ja? Also mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und dann ist es die Pariser Kommune, Also das ist der Beschreibungshorizont, deswegen habe ich das mehrfach gesagt, der das Problem stellt, um das es da geht. Und ich glaube auch, irgendwie dass die Frage nach dem 18. Brumaire und, also wie soll man sagen, der bestimmten Selbstrepräsentation der Bourgeoisie interessant ist, weil, also Lenin hat auch die Kategorie des Bonapartismus, das sind nämlich die, die in der einen oder anderen Weise so tun, als würden sie über Klassenverhältnissen stehen. Ja? Die geben einfach eine neutrale Beschreibung, also wie man das so kennt, ja? Schluss mit Ideologie, das sind einfach Probleme, lasst uns die doch neutral besprechen. Ja? Sodass man fast, und das scheint mir, warum ich das jetzt sage, weil das mit dem Trump-Punkt was zu tun hat, dass es fast so scheint, als Widerwillen, gut geplant, wie auch immer, vielleicht kein Zufall, dass da ein Leninist oder ein selbstbekannter Leninist eine Zeit lang war, dass die Betonung darauf, dass es nicht einfach objektive Wahrheit gibt in der Politik, ja, fast wie eine eigentümliche Aneignungstendenz der Bourgeoisie, dieses, wie soll man sagen, ja, also es ist so, als würde die Bourgeoisie sagen, es gibt Klassenkampf, nur wir haben gewonnen. Ja, also, und das ist dann, wenn das so sein sollte, dann kann man nicht mehr sagen, ey, aber es gibt Klassenkampf und so weiter, sondern dann muss man irgendwie einen Schritt weitergehen. Das versuche ich nur zu sagen. So, jetzt bin ich aber ruhig. Und das war auch mal. Wie vermittle ich was? Nein, ich weiß gar nicht, ob ich ihn abschaffen will, aber ich will nur sagen, dass er irgendwie eine Zeit lang vielleicht Orientierungspotenzial hatte. Ja? Also so redet schon Kant. Ja? Wenn ich nicht irgendwo im Wald bin und nicht weiß wie, was hilft mir dann? Linke und rechte Hand. Ja? Das hilft einfach mal, damit man weiß, wohin man läuft. Ja? Und politisch ist das auch so. Ohne Orientierung ist halt doof. Ja? Absolut. Aber jetzt gibt es das Problem, dass man manchmal die linke Hand, ja, gar nicht so richtig, also das, zumindest bei Signifikanten ist das so, ist links gar nicht so richtig links. Deswegen habe ich da auch darauf verwiesen, dass schon Lenin sagt, da rennen überall Marxisten rum. Die machen auch, also die sprechen mal alles unterschiedliche ökonomistische Verständnisse und alles weitere, aber die interessieren sich gar nicht für das, von dem Lenin denkt, wofür sich ein Marxist interessieren sollte. So. Und das heißt, es gibt eine Reifizierungstendenz von Signifikanten, die irgendwie orientieren, oder von Wörtern, die Orientierung stiften können, ne? Von dem, was für Orientierung steht. Und dann ist es in gewisser Weise noch schlimmer, weil dann scheint das Orientierung zu versprechen, also jetzt in Lenins Fall, ja, dann denkt man, alle sind Marxisten, aber das hilft nicht, das macht es in gewisser Weise schlimmer, ja, weil Leute denken, dann frage ich mal einen Marxisten, was man machen soll, und der oder die gibt einfach nicht Antworten, die man so geben sollte, wenn man orientieren will. Ja, und das ist ein Problem, und da in diesem Kontext wollte ich sagen, die Linke als signifikant ist davor nicht gefeit, also glaube ich, vor dieser Dynamik. So, und dann muss man darüber reden, was das im sinnvollen Sinne heißen kann. Also, jetzt so. Und wofür das überhaupt stehen soll. Ja. Ich würde vielleicht nur kurz anfügen, dass dieses Problem in einer gewissen Weise ein Luxusproblem ist. Es ist eigentlich erstmal schön, wenn alle Leute Marx gelesen haben, auch wenn die meisten nicht ernst damit meinen. Es ist erstmal schön, wenn es eine Linke gibt nicht wie zum Beispiel irgendwo in Polen entweder Liberalismus oder eine Rechtsautoritarismus zur Auswahl stehen. Also ich denke, man sollte die kleinen Sachen im Leben nicht ganz so verdammen. Ja, dann möchte ich euch danken, dass ihr hier gesprochen habt. Danke für die, die durchgehalten haben, noch hier zu bleiben. Ich möchte nur anmerken, dass wir die Diskussion noch gerne fortführen können, indem wir gleich noch irgendwie in ein Restaurant weitergehen und genau da noch die Möglichkeit haben, auch was zu trinken. Das Restaurant heißt Bethül Paolo, Pizzeria Paolo, ja, stimmt? Okay. Genau, ja, aber dann erstmal einen Applaus fürs Podium. Vielen Dank. Applaus